Okay, dann fangen wir jetzt an. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Der Vorteil von so einer Verspätung ist natürlich, dass dann auch alle wirklich da sind und quasi sonst niemand mehr verspätet reinkommt, etc. Genau, bevor wir mit dem offiziellen Podium anfangen, sage ich kurz ein, zwei Worte zu Platypus, also zu unserem Projekt für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen. Platypus ist ein Projekt der Selbstkritik und Selbstbildung mit dem Ziel der praktischen Reorganisation einer marxistischen Linken. In unserem Projekt geht es immer um die Frage, was ist die Linke gewesen und was kann sie noch werden? Das Projekt wurde 2006 gegründet in Chicago und existiert heute an Universitäten weltweit, hauptsächlich in den USA und Deutschland, aber auch in Großbritannien, Frankreich und auch anderen Ländern. Wir organisieren Podiumsdiskussionen, so wie diese hier heute, Lesekreise, Coffee Breaks, Teach-ins und Journalismus mit Blick auf überkommene, ungelöste Probleme und Fragen der alten Linken, neuen Linken und postpolitischen Linken. Also wir machen jedes Jahr einen Lesekreis im Wintersemester, was ist die Linke, was ist Marxismus, wo wir so die Texte der bürgerlich-radikalen lesen und dann die Klassiker von Marx und Engels. Im Sommersemester, was ist revolutionärer Marxismus, der Lesekreis, der jetzt gerade läuft, wo wir hauptsächlich die Texte von Luxemburg, Lenin, Trotzki lesen und dann Reflexionen auf das Scheitern der Revolution durch die Frankfurter Schule. Coffee Breaks sind jede Woche an der HU und FU auch. Also wir haben jetzt eigentlich seit neuestem genau, eben auch ein Chapter hier an der FU, beziehungsweise Aktivitäten hier an der FU. Und alle diese Infos, Termine, Orte etc. findet ihr über den Telegram-Kanal. Falls ihr da noch nicht drin seid, kommt einfach nach der Veranstaltung kurz zu mir und ich gebe euch dann den QR-Code. Genau, und alle öffentliche Veranstaltungen, die wir machen, sowie auch diese heute, werden aufgezeichnet und die veröffentlichen wir dann auf YouTube oder auch verschriftlicht in unserer Zeitschrift, die ihr da kostenlos mitnehmen könnt. Genau, und dementsprechend könnt ihr auch alle unsere älteren Veranstaltungen auf YouTube oder auf unserer Website finden. Genau. Okay, kommen wir zu der Veranstaltung von heute. Imperialismus, was ist es und warum sollten wir dagegen sein? Die Ankündigung der Veranstaltung lautet wie folgt: Unter den Begriffen des Imperialismus und Antiimperialismus hat die Linke in den letzten Jahren um die richtige Position zu den Konflikten in Ukraine-Russland und Israel-Palästina gerungen und sich dabei vielfach gespalten. Der Wechsel der US-Außenpolitik unter Trump und die Aufrüstung der deutschen Regierung hat das Thema wieder auf die Tagesordnung gebracht. Weshalb Platypus fragen möchte: Was versteht ihr unter Imperialismus? Was ist der spezifische Beitrag der Imperialismusschrift von Lenin und inwiefern ist diese heute noch relevant? Wie lässt sich aus der Geschichte antiimperialistischer Kämpfe lernen? Was hat der Kampf gegen den Imperialismus mit dem Kampf für den Sozialismus zu tun? Und ich stelle jetzt die Sprecher vor in der Reihenfolge, in der sie sprechen werden. Andres ist Mitglied bei RIO, Revolutionäre Internationalistische Organisation, Waffen der Kritik hier an der FU und schreibt auch für die entsprechende Zeitschrift Klasse gegen Klasse. Dennis Kremer ist seit über 10 Jahren in linksradikalen Kontexten aktiv, unter anderem auch bei der Gruppe Association for the Design of History, hat er sich eben auch sehr intensiv mit dem Krieg in der Ukraine auseinandergesetzt. Georg schreibt für die Zeitschrift Der Sperling, wo sie unter anderem auch kürzlich den Text veröffentlicht haben, Der Imperialismus in seiner halbkolonialen Form, ein Beitrag zur aktuellen Debatte. Den könnt ihr übrigens auch nachher da noch mitnehmen, wenn ihr Interesse habt. Genau, und Inga Solti wird gleich noch dazu stoßen. Er ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, schreibt aktuell an der umfangreichen Edition Marxismen und veröffentlicht auch ja, mehrere Artikel jetzt zu der aktuellen Militarisierung. Genau, also jeder Sprecher hat 10 Minuten Eingangsstatement, danach 3 Minuten Replik, also unmittelbar auf die anderen. Und dann öffnen wir für Fragen und Kommentare aus dem Publikum, wo wir auf jeden Fall ausreichend Zeit haben für alle Fragen und Kommentare, die im Raum sind. Okay, mit dem Wort übergebe ich an Andres. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich an die Zeit zu halten. Ja, also ich wollte erst einmal beginnen, indem ich auf zwei Bewegungen aufmerksam mache, die gerade stattfinden. Einerseits und die sich beide gegen die Auswüchse des imperialistischen Systems stellen. Einerseits die Proteste in Los Angeles gegen die Abschiebung von illegalisierten Migrantinnen, die ein Beispiel aufzeigen, wie wir gegen die Spaltung unserer Klasse anhand imperialistischer Grenzregime und der Unterdrückung durch die Polizei und das Militär kämpfen können, wo sich auch GewerkschafterInnen beispielsweise auch beginnen zu beteiligen. Und andererseits auch an die 10.000 Leute, die gerade auf dem Weg nach Ägypten sind und an der Grenze zu Gaza gegen den Genozid zu protestieren und die Repression von allen möglichen, also insbesondere vom Al-Sisi-Regime in Ägypten erfahren. Und gleichzeitig gab es letzte Woche auch ein sehr interessantes Phänomen von Streiks und Arbeiterprotesten in Häfen in Frankreich und Italien, was ich auch da hervorheben will. Also das zeigt quasi, Menschen sind bereit, international gegen die Gräueltaten, die dieses System uns anbietet, zu kämpfen. Und genau in diesem Geist, finde ich, sollten wir Debatten über Imperialismus und die Antwort darauf diskutieren. In der Hinsicht möchte ich aber auch, um mit einem anderen Text von Lenin zu anzufangen, den zu zitieren, wie Zitat kennen sich ja viele, ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben. In der Hinsicht ist es, glaube ich, wichtig, dass wir über Imperialismus reden, und in der Hinsicht begrüße ich auch die Einladung zu dieser Veranstaltung. Inga Solti beispielsweise hat auch Texte dazu geschrieben, die ich auch empfehlen kann, schade, dass er nicht da ist. Vielleicht hat er kommt noch. Also ja, jetzt, aber vielleicht hat er einige Sachen vorweggenommen oder so. Und beispielsweise sollte noch andere schreiben, dass der Marxismus in seiner Entstehung quasi den Imperialismus als die Königsdisziplin des Marxismus hatte. Also die wichtigsten theoretischen Debatten Anfang des 20. Jahrhunderts fanden zu diesem Thema statt. Und das war in einem Kontext, in dem die Reibung zwischen den Großmächten größer wurden und gleichzeitig auch innerhalb, also die Regierungen auf die europäischen Arbeiterbewegungen insbesondere stärker Druck machten, um sich dem Staat unterzuordnen und seine militaristische und seine koloniale Politik zu unterstützen. Und diese Debatte fand damals in diesem Kontext statt, und ich glaube, heute sehen wir wieder so eine Situation, ne, wo gerade Deutschland beispielsweise sich versucht, als globale Militärmacht aufzustellen. Deutschland war in den letzten Jahrzehnten, ehrlich gesagt, im Rückenwind der USA ganz gut ohne größere militärische Stärke durchgekommen und muss jetzt diese Rolle wieder aufholen in einer Situation, in der die US-Hegemonie gerade vor allem von China, aber auch von Russland in Teilen auf eine begrenztere Art infrage gestellt wird. Und in dieser Hinsicht ist die Debatte über Imperialismus auch eine konkret politische für uns, denn wir sehen, dass der Versuch, Deutschland wieder zu einer größeren, zu einer offensiveren Militärmacht zu machen und auch zu einer imperialistischen Macht, die offensiver für ihre Interessen eintreten muss. In dieser Hinsicht muss sich auch der verstärkte Nationalismus sehen, es müssen sich die Versuche sehen, die Bundeswehr auch wieder in der Gesellschaft mit Unterstützung zu füttern, und in diesem Kontext müssen sich auch der Rechtsruck sehen und der steigende Rassismus, aber auch der steigende Sexismus und die Transfeindlichkeit beispielsweise. Deswegen ist die Debatte über Imperialismus so wichtig, denn es ist die Aufgabe, dass unsere Position der internationalen Linken diese potenzielle militaristische Eskalation, die man sieht durch die stärkeren geopolitischen Konflikte, die sich ja beispielsweise in der Ukraine schon in einem begrenzten Rahmen zeigt, aber ja auch durchaus droht, weiter zu expandieren, zu stoppen. Und es ist aber nicht, glaube ich, ist nicht so, dass der Dritte Weltkrieg irgendwie vor der Tür stehen würde, aber es gibt durchaus Tendenzen in diese Richtung, und jetzt, wir sind auch in der Lage, diese zu stoppen, und dementsprechend ist diese Aufgabe umso wichtiger. Und deswegen braucht es auch Klarheit darüber, woher diese Tendenzen kommen und wie Imperialismus eben bekämpft werden muss, und darüber muss man reden, was er überhaupt ist. In der Hinsicht möchte ich vier Punkte von Lenins Schrift irgendwie nennen, die meiner Meinung nach auf eine oder andere Art noch aktuell sind. Einerseits natürlich die globalen Monopole des Finanzkapitals. Also Lenin beschreibt da, wie das Bankkapital und das Industriekapital, was zuvor zwei getrennte Sachen waren, so gesagt, auf eine Art sich fusionieren und globale Konzerne basically entstehen, die den Welthandel dominieren. Und das sieht man heutzutage auf eine andere Art auch, ne, mit den Oligopolen oder Monopolen in der Tech-Industrie beispielsweise, aber auch so Sachen wie Monsanto oder so, also die gewisse Monopole in Marktsegmenten haben. Andererseits sagt er auch, dass Kapitalexport zentraler wird als Warenexport, und das sieht man zum Beispiel, dass die Großmächte vor allem auch viel heutzutage zum Beispiel, dass internationale Finanzinstitutionen so eine wichtige Rolle haben wie der IWF. Man hört immer wieder, keine Ahnung, das und das Land ist in eine Finanzkrise geraten und es gibt Proteste. Haiti beispielsweise ist ein Land, was immer wieder in Schlagzeilen ist, wo man die Rolle des internationalen Finanzkapitals ganz gut sieht und die Rolle des IWF von der Weltbank. Andererseits aber auch die Aufteilung der Welt unter die Kapitalistenverbände sowie die Aufteilung der Welt unter die Großmächte, das sind zwei weitere Charakteristika, die Lenin beschreibt. Und da möchte ich sagen, dass das ja noch ein bisschen anders ist. Ne? Also zu der Zeit, als er das geschrieben hat, war quasi fast die ganze Welt aufgeteilt unter eine Handvoll Ländern und die dann ihre Kolonien hatten. Und heute ist es ja schon ein bisschen anders. Also es gibt, die meisten Länder sind formell unabhängig. Es gibt natürlich noch einzelne formelle Kolonien, aber der meiste Teil hat eine politische Unabhängigkeit, aber ist weiterhin ökonomisch total abhängig von den imperialistischen Ländern. Und es ist aber heute, und das ist, glaube ich, das Zentrale für unsere Situation, warum es so wichtig ist, darüber zu reden, so, dass in den letzten Jahrzehnten die meisten Großmächte eigentlich ganz gut zusammengearbeitet haben. Es gab zum Beispiel ganz viele Joint-Venture-Programme, wo zum Beispiel im Bergbau oder in gewissen Industrie oder was auch immer, dass quasi verschiedene Konzerne aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, um in einem Land quasi Arbeitskraft und Rohstoffe auszubeuten. Und diese Situation beginnt sich aber zu wandeln durch eine stärkere Blockbildung und durch eine stärkere Konkurrenz. Und das zeigt eben, dass diese Aufteilung der Welt, die Lenin beschrieben hat, die er ganz gut darstellt damals, ist nicht mehr, also es ist wieder eine neue Aufteilung vollzogen worden und jetzt geht es darum, eine neue Aufteilung auszuhandeln. Und in dieser Hinsicht, vielleicht, ich muss kurz machen, aber was kann man dann von Lenin lernen? Meiner Meinung nach ist zentral, dass wir Lenins Analyse des Imperialismus nicht nur als so eine Politikform sehen oder als eine gewisse Eigenschaft von einem Staat oder sowas, das gehört natürlich auch dazu, aber man muss den Imperialismus als ein Weltsystem fassen und dementsprechend muss man den Imperialismus als ein Weltsystem auch bekämpfen. So. Da ist diese Schrift von Lenin sehr wichtig, aber das will ich noch anmerken, ohne jetzt da im Detail darauf einzugehen. Vieles ist aktuell, vieles aber auch nicht. Und es ist nicht, als ob man irgendwie die Bibel liest und dann irgendwie, und dann der eine hat die eine Auslegung der Bibel, die andere Person eine andere Auslegung, sondern die Kernaussagen sind aktuell in der Hinsicht, dass dass sowohl quasi die Überwindung eine historische Möglichkeit ist, die sich jetzt wieder zeigt. Lenin zeigt auch in anderen Schriften beispielsweise, wie revolutionäre Situationen entstehen in einem Fall, wo es Krieg gibt, wo es Wirtschaftskrise gibt etc. Und diese Situation aktualisiert sich wieder, also dass wir wieder in eine Zeit kommen, die geprägt ist von Kriegen und Krisen und deswegen auch die Möglichkeit für Revolutionen entstehen. Und es ist nicht so, als ob Lenin, wenn er dieses Buch liest, er schreibt ja irgendwie von der finalen Krise des Kapitalismus und der sterbende Kapitalismus und so weiter, aber das heißt nicht, dass Lenin gemeint hat, das wenigstens würde ich das so rauslesen, dass er nicht sagt, der bricht von alleine zusammen und er stirbt einfach, sondern, und deswegen hat er auch Politik gemacht, oder nicht, wenn man das denkt, warum dann überhaupt Politik machen, sondern er hat gesagt, nein, man muss den Kapitalismus stürzen und hier ergibt sich diese Möglichkeit. Und dieses Fenster hat sich eröffnet mit der Oktoberrevolution damals, aber ist dann geschlossen worden durch die Niederlagen von revolutionären Bewegungen und auch, das ist wichtig, wenn man über Imperialismus redet, auch durch die katastrophale Bilanz des Stalinismus, der quasi den Sozialismus in eine Karikatur verwandelt hat, von dem, was das eigentlich sein sollte. Und in der Hinsicht, ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich noch? Hast noch 2-3 Minuten. Ah, okay, gut. In der Hinsicht, ist eine der zentralen Erkenntnisse, die ich sagen würde, die man ziehen muss, dass Lenin aufgezeigt hat auch und andere auch, wie quasi Imperialismus ein globales System ist, was deswegen eine globale Überwindung benötigt, weswegen quasi Sachen wie stalinistische Bewegungen, oder Stalin selbst hat auch von der Möglichkeit geredet, in einem Land den Sozialismus aufzubauen. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich, denn es handelt sich um ein globales System, muss dementsprechend global gestürzt werden. Und gleichzeitig auch etwas, was, glaube ich, eine wichtige Erneuerung ist oder etwas, was in den letzten 100 Jahren und insbesondere in den letzten 30 sehr, sehr stark gewachsen ist, ist, dass die Mehrheit der Welt mittlerweile Teil der Arbeiterbewegung, der Arbeiterklasse ist und die Arbeiterklasse mittlerweile den Großteil der Menschheit umfasst und dass eben die Milliarden Menschen sind, die tagtäglich dieses System am Laufen halten und deswegen auch stoppen können. Gleichzeitig ist die Arbeiterbewegung aber so gespaltet wie nie zuvor. Also es gibt natürlich die schon jahrhundertealten Unterdrückungsformen, die auch mit der Entstehung des Kapitalismus selbst entstehen, wie beispielsweise der globale Rassismus oder die Rassismen, auch zum Beispiel das moderne kapitalistische Patriarchat, Transfeindlichkeit etc. Diese Spaltungsformen sind sehr, sehr wichtig zu bekämpfen, wenn man überhaupt eine globale, vereinte Antwort auf dieses System finden will. Aber natürlich gehört auch die Fragmentierung dazu, die zum Beispiel im Neoliberalismus entsteht durch Outsourcing, dass irgendwie dass Fabriken in andere Länder verlagert werden, dass dann ein stärkerer Standortnationalismus entsteht und dass quasi Arbeiter in Konkurrenz zueinander gebracht werden. In der Hinsicht, um zum Ende zu kommen, ich versuche dann vielleicht später andere Punkte aufzumachen, ist eine der zentralen Hürden, die existiert, nicht nur diese Spaltungen zu bekämpfen, sondern auch, und das ist die Bedeutung auch vom antiimperialistischen Kampf, konkret in der Arbeiterbewegung gegen die Kräfte vorzugehen, die eine Vereinigung verhindern. Und das heißt natürlich, gegen jegliche Form von Unterdrückung einzustehen, auch beispielsweise gegen das Asylregime zu kämpfen, was in Deutschland sehr, sehr gravierend ist, und aber natürlich auch gegen die reformistischen Kräfte zu kämpfen und die bürokratischen Kräfte in den Gewerkschaften, die versuchen, die Arbeiterbewegung in einem institutionellen Rahmen zu halten und politische Forderungen aus Streiks rauszuhalten beispielsweise, oder auch antimilitaristische, antiimperialistische Bewegungen gar nicht erst entstehen zu lassen. Also ein letztes Beispiel, mit dem ich vielleicht enden kann, oder zwei Beispiele. Das eine ist der DGB. Also der DGB, sieht man offensichtlich, vertritt Millionen von ArbeiterInnen, aber die Führungsspitze ist krass pro Aufrüstung und macht nichts, wenn irgendwie die soziale Katastrophe irgendwie sich annähert, was für viele von uns schon spürbar ist. Und das andere Beispiel, was vielleicht ein bisschen anders funktioniert, ist die Linkspartei, wo es durchaus Leute gibt, die sich sehr, sehr stark gegen die Aufrüstung aussprechen. Aber die Kräfte, die zum Beispiel für das Aufrüstungspaket im Bundesrat gestimmt haben, werden von der Parteiführung gedeckt und in der Partei gelassen. Und bis auf einzelne Initiativen schafft es die Partei mit ihren, was ist mittlerweile, 100.000 Mitgliedern, weiß ich nicht, nicht irgendwie eine nennenswerte Bewegung gegen die Aufrüstung auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, da gilt es, in eine Konfrontation zu gehen, und da gilt es quasi innerhalb der Linken auch dafür zu kämpfen, dass man diesen antiimperialistischen, antimilitaristischen Kämpfen mehr Gewicht geht und da auch gemeinsame Initiativen sich in diese Richtung überlegt. Ja, soweit erstmal von mir. Mhm. Danke. Kannst direkt weitergeben. Okay, ich hoffe, man kann mich hören. Also ich würde einfach die Fragen durchgehen und das beantworten. Was versteht ihr unter Imperialismus? Ich würde hier drei verschiedene Bedeutungsebenen aufmachen, die halt leider zu oft vertauscht werden. Das eine ist ein standardmäßiger bürgerlicher Begriff, wie ihn auch, die Mainstream-Medien verwenden würden oder wie man ihn im Geschichtsunterricht vielleicht mal mitbekommen hat. Also das heißt, die Idee ist quasi, Imperialismus bedeutet, wenn ein Staat expansiv agiert. Ja. Dafür kann es verschiedene, also es kann verschiedene Mittel geben. Das eine ist durch Annexion, Eroberungskriege. Es kann auch sein, dass durch kriegerische Mittel andere Staaten in ein Vasallenverhältnis gebracht werden. Also das heißt, dass eine offizielle Annexion nicht stattfindet, aber man kann durch militärische Drohung oder den Einsatz militärischer Gewalt sozusagen ein Regime einsetzen, das einem loyal gesinnt ist. Andere Möglichkeit ist Kolonialismus, also insbesondere Kolonialismus von Gebieten, die quasi zum Beispiel aufgrund technischer Unterlegenheit einfach nicht mal in einem konventionellen militärischen Einsatz besiegt werden müssen, sondern wo man sich einfach ansiedeln kann letztendlich. Also ein Beispiel dafür wäre ab den 1870ern, insbesondere 1880ern, 1890ern, Scramble for Africa, die Kolonisierung Afrikas durch die verschiedenen europäischen Großmächte, darunter insbesondere Großbritannien und Frankreich. Ja? Also das heißt, wenn wir Imperialismus so im standardmäßigen Sinne sagen, dann meinen wir eigentlich in der Alltagssprache zumindest diese Phänomene. Das heißt, eine Mischung aus Annexion, abhängig machen und Kolonisierung, expansives Streben von Staaten. In der marxistischen Diskussion hat aber Imperialismus eine etwas schärfere Bedeutung, nämlich eine Bedeutung, die sich bezieht auf ökonomische Theorie. Also grundsätzlich geht es alle Autorinnen und Autoren, eigentlich, die über das Thema schreiben, gehen von Marx' Kritik der politischen Ökonomie aus und insbesondere vom Problem der Überakkumulation. Also grundsätzlich die Idee, dass quasi bei Marx haben wir zum Beispiel diese grundlegende Formulierung, wenn quasi das Kapital immer mehr Maschinen baut, also wenn es sich immer weiter akkumuliert, dann sind wir irgendwann an einem Punkt, wo die organische Zusammensetzung des Kapitals, also der Anteil der Kosten, die ausgegeben werden für Maschinerie und Rohstoffe, den Anteil des variablen Kapitals, also der Löhne, stark übersteigt und dann sinkt die Profitrate, solche Ideen. Gleichzeitig gibt es dann auch, wird es teilweise auch von der Absatzmarktseite betrachtet, also dass man sagt, dem Kapital fallen irgendwann die Absatzmärkte weg. Man könnte auch sagen, die Investitionsmöglichkeiten gehen verloren. Also in jedem Fall geht es darum, dass genau dieser Prozess der Akkumulation von Kapital, also der Reinvestition von Profiten, irgendwann dazu führt, dass der Prozess ins Stocken kommt. Und Imperialismus-Theorien wurden historisch, also insbesondere Anfang des 20. Jahrhunderts von verschiedenen Autoren, also Jan Kautskys Ultra-Imperialismus-Theorie, wir haben Luxemburgs Imperialismus-Theorie und natürlich die Lenins Imperialismus-Theorie. Das sind alles Antworten auf dieses Problem der Überakkumulation. Die sagen quasi, Imperialismus ist etwas, was die kapitalistischen Staaten machen müssen, um diesem Problem der Überakkumulation zu begegnen, um es irgendwie zumindest zeitweise aufzuschieben, also die Krise zu verhindern. Das heißt, es wird eine kapitalistische Krise verlangsamt, zeitweise aufgeschoben, dadurch, dass man Kolonien gründet. Okay? Das ist so die marxistische Idee davon, was Imperialismus ist. Das heißt, es geht ja dann nicht einfach nur darum, irgendein Staat ist expansiv, sondern gleichzeitig wird halt auch gesagt, der Grund dafür ist, in der Ökonomie zu suchen. Dazu muss man auch sagen, dass bei Marx das Bild deutlich nuancierter ist. Also die Imperialismus-Theorien von Kautsky, Luxemburg und Lenin halte ich insofern auch für defizitär, dass sie zum Beispiel politische Beweggründe eigentlich extrem beiseite legen. Also es geht auch nicht um Sicherheitsdilemmata, es geht nicht um Innenpolitik, sondern es geht eigentlich immer nur darum, quasi die kapitalistische Krise aufzuschieben. Ich denke, das ist ein ziemlich reduktionistisches Bild davon, was hier eigentlich passiert. Ich denke, Marx hat das in seinen Schriften eigentlich besser behandelt, aber nur damit das klar ist. Also wir haben neben diesem alltagssprachlichen Begriff auch einen dezidiert marxistischen Begriff. Okay, und die dritte Variante ist Imperialismus einfach als Wort benutzen für alles, was einem nicht gefällt. Also quasi zu sagen, Imperialismus ist halt dann so wie Linke auch oft Kapitalismus benutzen. Und dann ist halt alles, was irgendwie schlecht ist, ist Imperialismus. Und wir sind dann auch gegen Imperialismus. Ich möchte aber über diese Bedeutungskomponente nicht reden, weil ich halte das für relativ bloßlos. Okay, also Lenins Theorie insbesondere, ich weiß nicht, ich muss mich auch ein bisschen beeilen, aber Lenins Theorie insbesondere zeichnet sich eben dadurch aus, dass er die Idee hat, erstens von Finanzkapitalismus, das ist ja schon erklärt, also das heißt, seine Idee ist quasi, das Bankkapital, das Industriekapital, die fusionieren quasi zum Finanzkapital und dann gibt es so monopolistische Sachen quasi. Es hat auch eine Verbindung zu Staatsmonopolkapitalismus-Theorien und so, also es ist eine ganz bestimmte ökonomische Theorie. Ich glaube, wir haben nicht genug Zeit, um heute darüber zu reden, aber man kann, glaube ich, sagen, man muss das kaufen, um Lenins Imperialismus-Theorie zu kaufen. Und da gibt es viel zu kaufen. Also es ist nicht einfach eine Continuation von Marx, sondern es ist eine ziemlich komplexe Idee darüber, wie Kapitalismus sich über verschiedene Phasen weiterentwickelt. Und Imperialismus dann das letzte Stadium von Kapitalismus. Ich denke, wir können vielleicht noch später genauer darauf eingehen. Jetzt, was ich wirklich beantworten kann, ist nämlich, was lässt sich aus der Geschichte antiimperialistischer Kämpfe lernen? Und ich glaube, was sich daraus lernen lässt, ist, dass der Antiimperialismus eigentlich kein geeignetes theoretisches Werkzeug für die radikale Linke ist, und insbesondere für eine sozialistische Linke oder marxistische Linke. Und dass antiimperialistische Theorie und Praxis eigentlich in fast jedem Fall ein Ablegen von alten marxistischen Erkenntnissen ist. Also für Marx war die Idee quasi, die Revolution bricht in den am meisten entwickelten bürgerlichen, demokratischen und technisch am meisten versierten Ländern aus. Ja? Also das heißt, quasi das Kapital muss so krass akkumuliert sein, dass die gesamte Bevölkerung erstens proletarisch ist, zweitens, dass wir eben diesen bürgerlich-demokratischen Staat haben und dann müssen die Politikkräfte extrem weit entwickelt sein. Also das heißt, er sagt, er glaubte zum Beispiel, in England wird das anfangen. Ja? Das könnte natürlich jetzt heutzutage haben wir eine weitere Entwicklung, das heißt, es könnte in Japan, Amerika, in allen möglichen hochindustrialisierten Industrienationen passieren. Aber definitiv war es für Marx nicht auf der Tagesordnung, dass sogenannte kolonisierte Länder oder Länder, die unter dem Imperialismus leiden, dass die Speerspitze der Revolution sein werden. Das ist eine Idee, die eigentlich maoistisch ist. Ich meine, selbst Lenin sagt das nicht in der Imperialismus-Schrift. Das ist eine, ich würde sagen, im Endeffekt maoistische, stalinistische Theorie, die etwas damit zu tun hat, dass eben unsere Weltrevolution von 1818-1819 gescheitert ist. So, und dann sucht man sich ein anderes revolutionäres Subjekt. Das ist bei Marcuse, sind das irgendwie die Geisteskranken, und dann kommt man halt dann später in den 70ern, wird das richtig krass, kommt man darauf, ja, es sind die unterdrückten Völker der dritten Welt. Ich denke, Marx hat immer noch recht, es ist das Proletariat. Das Proletariat der am meisten industrialisierten, am weitesten entwickelten Länder mit den besten Produktionsmitteln. Und ich meine, wir haben praktisch gesehen, was passiert ist, wenn es diese anti-imperialistischen Revolutionen gab. Und das waren eigentlich beinahe ausnahmslos stalinistische Diktaturen, Entwicklungsdiktaturen, die dann auch teilweise wieder in den Kapitalismus driften. Ich würde das nicht mal als Rückschritt bezeichnen, sondern wahrscheinlich ist das auch ein Fortschritt aus der Perspektive. Aber jedenfalls wurde dort weder ein Kommunismus noch eine befreite Gesellschaft noch eine Abschaffung des Staates durchgeführt. sondern im Gegenteil haben wir extrem repressive Regimes gesehen, die dann quasi aus dieser Entwicklung hervorgegangen sind. Und was noch schlimmer ist, ist dann, dass die radikale Linke oder vor allem auch diejenigen, die sich Marxisten nennen, in Europa und in den USA, also in den entwickelten Ländern, wo sie eigentlich das Proletariat organisieren müssten, dann auf die Idee kommen, dass diese dekolonialen Bewegungen sozusagen das Vorbild sind. Und das geht teilweise so weit, dass man sagt, ja, die ganze, das wurde in den 68, also in den 70ern nicht so wirklich vertreten, dass sie gesagt haben, es kann gar keine Revolution mehr geben in den westlichen Nationen, weil die Arbeiterklasse gekauft wurde mit den Profiten, die man den kolonisierten Völkern sozusagen abgenommen hat. Das heißt, es ist ein massiver Shift weg von einer marxistischen Strategie hin zu einer sozusagen Orientierung an oft auch reaktionären, aber zumindest nicht erfolgversprechenden Bewegungen an der Peripherie. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem im Endeffekt. Also ein Problem, das wir nicht hätten, wenn wir uns gewissenhaft ansehen würden, was eigentlich aus diesen Revolutionen geworden ist. Insofern glaube ich, das Hauptding, was ich vertreten möchte, ist, dass eine Orientierung stattfinden muss auf die auf das Proletariat in den industrialisierten, entwickelten Nationen, in den liberaldemokratischen Nationen auch, und nicht die Idee, dass wir sozusagen antikoloniale Aufstände an der Peripherie unterstützen müssen und dass das der Weg in den Sozialismus sei. Okay, eine Minute. Dann, ich hoffe, dass wir da auch noch kurz kommen, aber ich finde es auch interessant, mal zu, darüber zu reden, wie Marx sich eigentlich zu außenpolitischen Konflikten positioniert hat, denn mir scheint es so zu sein, dass der Standardmodus von Linken ist, naja, ich bin einfach gegen den Westen, also das heißt, ich mache einfach das, was, wenn der Westen irgendwas sagt, dann bin ich halt dagegen, ich bin für die andere Seite, ich bin entweder für so eine Art Äquidistanz und generellen Pazifismus, oder ich bin sogar aktiv dafür, dass die anderen irgendwie gewinnen sollen. Bei Marx sieht das auf jeden Fall anders aus und ich denke, ich hoffe, wir können das auch noch ein bisschen beleuchten. Ja. Der Imperialismus ist das höchste Stadium des Kapitalismus. Der Imperialismus ist monopolistischer Kapitalismus. Er ist parasitärer und faulender Kapitalismus. Er ist sterbender Kapitalismus. Zunächst zum monopolistischen Charakter des Imperialismus. Die Konzentration und Zentralisation des Kapitals ist historisch stark vorangeschritten und hat das monopolistische Finanzkapital hervorgebracht. Das bedeutet, dass nicht viele Konkurrenten eine anarchische Konkurrenz betreiben, sondern wenige finanzkapitalistische Subjekte die Konkurrenz mit Absprachen relativieren, um noch mehr Profit zu machen, und dann aber auch notwendig die Absprachen wieder brechen, um noch mehr Profit zu machen. Die Finanzkapitalisten versuchen nicht nur den Absatzmarkt zu kontrollieren, sondern auch die Rohstoffquellen. Außerdem ist im imperialistischen Stadium des Kapitalismus die Aufteilung der Welt abgeschlossen. Die Bourgeoisie kämpft jetzt immer wieder um die Neuaufteilung der Welt. Sie kämpft darum, welcher Imperialist welche Halbkolonien hauptsächlich kontrolliert. Nun zum parasitären und faulenden Charakter des Imperialismus. Das monopolistische Finanzkapital ist so gewaltig, dass es sich die Reichtumsquellen der Kolonien und Halbkolonien durch Kapitalexport unterwirft. Im 19. Jahrhundert war England die Werkstatt der Welt. Danach wurde die Welt zur Werkstatt Englands. Auch die USA als Nachfolger Englands, als hegemoniale Supermacht der Welt, sind nicht so mächtig, weil sie den Standort mit der gewaltigsten Kapitalakkumulation haben, den haben sie auch, sondern weil die Kapitalakkumulation der ganzen Welt im Dienst ihrer Finanzmacht steht. Je wichtiger die eigene Währung für den internationalen Kapitalverkehr und Warenhandel ist, desto besser ist die Kreditwürdigkeit der Nation. So funktioniert die Macht aller imperialistischen Nationen, mehr und mehr auch Chinas. Die imperialistischen Nationen leben wie ein Schmarotzer am Körper der Halbkolonien, und selbst ein Teil des Proletariats, die Arbeiteraristokratie, hat mehr zu verlieren als seine Ketten. Auch für ihre Militärmacht spannen die Imperialisten die Halbkolonien und auch Milizen ein. Beispielsweise die Armeen Israels, der Türkei und Saudi-Arabiens dienen ihrer eigenen Bourgeoisie, aber in der Hauptsache dem US-Imperialismus. Außerdem gibt es zwar immer noch technischen Fortschritt, aber der monopolistische Charakter des Kapitals führt dazu, dass wenige marktbeherrschende Kapitalisten regelmäßig technischen Fortschritt ausbremsen, um die Entwertung ihres konstanten Kapitals zu verhindern. Das bedeutet, dass das Produktionsverhältnis zu einem Hemmnis der Entwicklung der Produktivkräfte geworden ist. Darüber hinaus ist die Epoche der bürgerlichen demokratischen Weltrevolution abgeschlossen. Die Bourgeoisie hat schon im Angesicht der Pariser Kommune sich von den revolutionären Massen abgewendet und sie aktiv bekämpft. Und spätestens seit der Oktoberrevolution ist das Problem der Bourgeoisie nicht mehr Freiheit, sondern Herrschaft. Das bedeutet, dass die Bourgeoisie keine revolutionäre Klasse mehr ist, sondern eine reaktionäre Klasse. Damit sind wir beim sterbenden Charakter des Imperialismus. Der Imperialismus ist sterbender Kapitalismus. Die Bourgeoisie ist nicht mehr revolutionär, der Kapitalismus ist weltweit durchgesetzt, das Proletariat hat als revolutionäre Klasse die Weltbühne betreten. Die multinationalen Konzerne zeigen uns schon heute, wie Hunderttausende oder gar Millionen von Menschen unter einer zentralen Planung arbeiten können. Die Aufgabe besteht darin, diese Planung nicht mehr im Dienst am Profit der Bourgeoisie, sondern den Interessen des Proletariats stattfinden zu lassen. Was hat das mit Lenin zu tun? Im Grunde genommen war das gerade eine Paraphrase des Anfangs seines Textes »Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus« mit ein bisschen Updates. Lenin hat die Argumente aus den drei Bänden des Kapitals auf die veränderte Weltlage zu Beginn des 20. Jahrhunderts angewendet und die Theorie vom Kapitalismus weiterentwickelt. Und für uns als Marxisten, Leninisten, Maoisten ist sein Begriff des Imperialismus noch heute aktuell, um zu verstehen, wie das kapitalistische System weltweit funktioniert. Aber Lenin hat nicht nur die Welt verschieden interpretiert. Lenin hat die Welt analysiert, um darauf zu schließen, wie man sie verändern könne. Und dann hat er das auch noch getan. Lenin hat die Parole geprägt, Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker der Welt, vereinigt euch. Die Parole ist für uns heute noch wegweisend. Denn die Rebellion gegen den Imperialismus macht die unterdrückten Nationen zu den Sturmzentren der proletarischen Weltrevolution. Die imperialistische Bourgeoisie will nicht Freiheit, sondern Herrschaft. Sie stellt sich gegen das Interesse der halbfeudal ausgebeuteten Bauern nach einer Zerschlagung des Großgrundbesitzes. Sie stellt sich gegen das Interesse der unterdrückten Nation nach nationaler Unabhängigkeit. Sie stellt sich gegen die demokratische Revolution. Lenin hat schon in seinen Schriften zur Entwicklung des Kapitalismus in Russland und der demokratischen Revolution von 1905 den Grundstein gelegt. Doch erst Mao Zedong hat die Aufgabe gelöst. Er hat die Analyse des Imperialismus vertieft und die Strategie der neudemokratischen Revolution entwickelt. Die monopolistische Bourgeoisie in den Halbkolonien hängt von der imperialistischen Bourgeoisie ab. Die bürokratische Bourgeoisie verfügt über staatliche Monopole, während die Compradoren-Bourgeoisie über private Monopole verfügt. Aber sie sind von der Kreditmacht des Imperialismus abhängig, um ihre Geschäfte auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig betreiben zu können. Der Großgrundbesitz produziert mit halbfeudalen Methoden der Ausbeutung für den Weltmarkt und hat kein Interesse an Demokratie und nationaler Unabhängigkeit. Die mittlere Bourgeoisie wird fortwährend von der imperialistischen Bourgeoisie in ihrer Existenz bedroht und rebelliert immer wieder gegen den Imperialismus. Die antikolonialen Befreiungskriege auf der ganzen Welt und die Volkskriege in China, Vietnam, Indien, der Türkei, auf den Philippinen, in Peru, in Nepal und die aktuelle Vorbereitung des Volkskrieges in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern haben gezeigt und zeigen, dass die Hauptkraft der Revolution in halbkolonialen und halbfeudalen Ländern die Bauern sind. Die Großbourgeoisie und der Großgrundbesitz sowie der ihnen dienende Staat dienen dem Imperialismus und müssen zerschlagen werden. Stattdessen muss eine Demokratie der revolutionären Klassen des Volkes errichtet werden, die die Aufgaben der demokratischen Revolution nachholt und einige Aufgaben der sozialistischen Revolution vorwegnimmt. Nach der Zerschlagung des alten Staats muss ein neuer Staat errichtet werden, der die Großbourgeoisie und den Großgrundbesitz im Interesse des Volkes unterdrückt und die Nation vor dem Imperialismus schützt. Dafür muss das gesamte Volk bewaffnet und militärisch organisiert sein. So wird garantiert, dass das Volk demokratisch die Macht ausübt. Dieser Staat muss das Eigentum der Großbourgeoisie und der imperialistischen Bourgeoisie verstaatlichen, damit die Arbeiter selbst die Produktion planen können. Außerdem muss er das Eigentum des Großgrundbesitzes nationalisieren und an die landlosen und armen Bauern verteilen, die sich dann freiwillig zu Genossenschaften zusammenschließen können, gemäß der Parole der Acker, dem der pflügt. Die Interessen der mittleren Bourgeoisie müssen respektiert werden, um sie nicht auf die Seite des Feindes zu drängen. So können Konterrevolutionen durch Militärputsch und Invasion verhindert werden. Dann kann das Volk seine politische Macht nutzen, um das Land ökonomisch zu entwickeln und vom Imperialismus wirklich unabhängig zu machen und den Aufbau des Sozialismus zu beginnen. Die neue demokratische Revolution ist die Konkretisierung von Lenins Parole Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker der Welt, vereinigt euch. Und jetzt noch als, ich habe befürchtet, dass sowas kommt, als Schmankerl gegen die White Man's Burden Theory, die direkt vor mir referiert wurde. Ein Zitat von Genosse Stalin. Der Kampf des Emirs von Afghanistan für die Unabhängigkeit Afghanistans ist objektiv ein revolutionärer Kampf, trotz der monarchistischen Anschauung des Emirs und seiner Kampfgefährten. Denn dieser Kampf schwächt, zersetzt und erhöht den Imperialismus, während der Kampf solcher verbissenen Demokraten und Sozialisten, Revolutionäre und Republikaner, wie sagen wir Kerensky und Tsereteli, Renaudel und Scheidemann, Tschernow und Dunn, Henderson und Kleins, während des imperialistischen Krieges ein reaktionärer Kampf war, denn er hatte die Beschönigung, die Festigung und den Sieg des Imperialismus zur Folge. In diesem Sinne will ich meinen Redebeitrag abschließen mit dem Satz: Die Rebellionen gegen Besatzung in Palästina, dem Irak und Afghanistan haben mehr für die Befreiung der Menschheit getan als alle Salonkommunisten zusammen. Ja, Genossinnen und Genossen, entschuldigt mein zu spät kommen. Ich habe mich an den Genossen Vladimir gehalten und versucht, vor der Revolution noch ein Zugticket zu lösen. Und stellte dann fest, dass die Revolution ganz so anders stattfindet, nämlich an der FU und nicht an der HU. In der Peripherie, oder? Aber wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Das sagt ja der Genosse Michael Gorbatschow. Allerdings stehe ich nicht auf dessen Boden. Ich verstehe mich als durchaus als Revolutionär, allerdings in nicht revolutionären oder konterrevolutionären Zeiten. Und ich verstehe mich auch als Kommunist in der Linken, was nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Denn zwar identitär stellt sich die Linkspartei an Sonntagen schon auf den Boden der sogenannten Linie Luxemburg-Gramsci, also was so ein bisschen die Vorstellung ist, das ist der dritte Weg jenseits von gescheitertem Reformismus im Westen und andererseits aber auch gescheitertem Staatssozialismus im Osten. Und verspricht so eine demokratisch-sozialistische Perspektive, aber de facto ist, also wenn man es einfach sich ehrlich macht, steht die Partei mehrheitlich auf dem Boden der Linie, wie ich es nenne, Eduard Bernstein und Eduard David. Das will ich nicht weiter ausführen, der Band zu Eduard Bernstein, der Edition Marxismen geht gerade in Druck, also von daher fair with me, dass ich Bernstein jetzt gerade überall sehe. Zur Frage, was ist Imperialismus? Also Imperialismus meint eigentlich ja nichts anderes und ich will dem, was gesagt worden ist, auch nicht viel hinzufügen. Ich stimme mit dem allermeisten oder sehr vielen überein. Ist die Feststellung, dass der Kapitalismus ein inhärent zur Globalisierung neigendes System ist, also ein grenzüberschreitendes System, das auch inhärent zu Wachstum gezwungen ist und also ein Weltsystem ist und trotzdem in einem System von Nationalstaaten existiert. Das heißt also, die Reproduktion des kapitalistischen Systems von GBG' findet zwischen Staaten statt und über Staatsgrenzen hinaus und damit gemeint, oder das betrifft dann eben die Frage auch der imperialistischen Politik. Ist ohnehin eine Frage, inwiefern man Imperialismus eng definieren sollte und nicht alles, es wurde ja auch vorhin eben schon gesagt, alles, was man am Kapitalismus nicht mag, dem Imperialismusbegriff unterschiebt. Aber ein wesentliches Kennzeichen des Imperialismus ist es, dass er in den seltensten Fällen auf militärische Gewalt zurückgreift und dass der meiste Imperialismus gar nicht als Gewalt erkennbar ist. Also Bertolt Brecht hat mir ja diesen schönen Text geschrieben, Schwierigkeiten, Gewalt zu erkennen. Also man kann jemanden in eine schlechte Wohnung stecken, man kann jemanden von einer Krankheit nicht heilen und so weiter und alles aber sei in diesem Staat erlaubt. Das muss man auch auf die Internationalisierung des Kapitals übertragen. Also in den meisten Fällen wurde wurde Imperialismus ausgeübt über Schulden, über Finanzhebel, aber ohne Militär. Und letzten Endes ist also der militärische Imperialismus auch ein schwacher Imperialismus, weil er eben so offensichtlich ist und oft auch an seinen selbstgewählten instrumentellen Zielen scheitert. Über das Verhältnis von Überakkumulation und Unterkonsumptionstheorien wurde viel gesagt. Was ich glaube, ist, dass wir über eine Erneuerung der Imperialismustheorie nachdenken müssen. Und das ergibt sich, glaube ich, auch aus der geschichtlichen Situation, in der wir uns befinden. Also der Kapitalismus bleibt in seiner Grundstruktur natürlich immer gleich. Ne? Also es findet immer Ausbeutung statt, es gibt immer Kapital-Arbeitsbeziehungen, es gibt immer einen Staat, der kann liberal oder autoritär sein. Das wissen wir auch aus der Geschichte des Kapitalismus, dass er sowohl mit liberaler als auch mit autoritär bis faschistischer Herrschaft zu verbinden ist und dass das eine aus dem anderen wachsen kann, was die Liberalen sehr ungern hören. Er findet auch in unterschiedlichen Weltordnungen statt. Also die können offen sein, freihändlerisch, die können aber eben auch schutzzöllnerisch, protektionistisch und dergleichen sein. Das heißt also, Kapitalismus ändert sich in seiner Oberflächenstruktur und er tut das durch die großen Krisen, die systemischen Krisen, in denen ein bestimmter Wachstumstyp des Kapitalismus an sein Ende kommt. Von diesen großen Krisen haben wir 4 erlebt, also die große Depression von 1873 bis 1895, dann die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1939, dann die Fordismuskrise von 1967 bis 1979 und die 2007 begonnen habende globale Finanzkrise. Meine These ist, dass wir uns, dass Historiker, die auf unsere Epoche zurückschauen werden, also das, was 2007 begonnen hat, als eine große, bis heute anhaltende, ich nenne es die 6-Dimensionen-Krise des Kapitalismus, des globalen Kapitalismus, betrachten werden. Und das Entscheidende ist, aus all diesen Krisen ist immer ein neuer Kapitalismustyp entstanden. Also diese Krisen sind die, wo der Staat die Aufgabe hat, letzten Endes einen neuen Wachstumstyp zu kreieren. Und es verändern sich dann die Kapital-Arbeitsbeziehungen, es verändert sich die Staatsform und es verändert sich die Weltordnung. Wenn das stimmt, dann gehen aus jeder, also der Krisen, nicht nur neue Formen des Imperialismus hervor, sondern auch neue Reflexionen darüber, was dieser Imperialismus eigentlich ist. Und tatsächlich gibt es ja von Jan Otto Andersen die These, dass im Grunde alle Theorien über Imperialismus sich in 3 Wellen unterteilen. Also es gibt die erste Welle, zu denen Hobson 1902, dann eben Kautsky, Bukharin, Hilferding, Luxemburg, Lenin gehören. Dann gibt es die zweite Welle, die im Grunde, also letztlich die Dependenztheorie als nicht-marxistische Theorie hat und dann die marxistischen Strömungen in der Weltsystemtheorie, insbesondere natürlich Sami Amin, der versucht hat, also das Wertgesetz, das Marxische, zu modifizieren für das Weltsystem, also für den internationalen Kapitalismus. Das war natürlich die Reflexion des fordistischen Kapitalismus, wie er aus der Krise entstand. Und du hast ja schon auch erwähnt, was es dann für Politiken hervorgebracht hat, die Sozialimperialismus-These und also den Maoismus, die Vorstellung, der Revolution wandert in den globalen Süden und verschwindet eigentlich aus den Zentren. Die Zentren sind stillgestellt, die Arbeiterklasse ist gekauft letzten Endes brauchen wir Randgruppenstrategien, woraus dann letzten Endes natürlich auch die ganzen Vorstellungen, neue soziale Bewegungen sind viel revolutionärer als die Arbeiterklasse hervorgehen. Das war im Prinzip die zweite. Dann aber plötzlich merkt man 68, oh krass, es gibt die Arbeiterklasse noch, es gibt den Kapital-Arbeit-Gegensatz noch und aus der Krise des Fordismus entsteht der Neoliberalismus als eine Krisenlösung, als das System, das im Prinzip bis 2007 vorherrscht und da in die Krise gerät. Ich glaube, dass wir jetzt, und die Frage ist natürlich, was entsteht als nach der 4., also der heutigen systemischen Krise des Kapitalismus, als ein neuer Kapitalismustyp? Er wird anders sein als der Neoliberalismus, der 2007 in die Krise geraten ist. Er wird sich fundamental unterscheiden. Wir werden die Welt von 2025, 2026 nicht mehr vergleichen können mit der Welt von 2007. Mein Gefühl ist, dass wir an dem glücklichen Punkt sind, dass tatsächlich die Krise einen neuen Kapitalismustyp hervorgebracht hat. Ich nenne den postliberalen Kapitalismus. Er ist postliberal in doppelter Hinsicht, einmal nach außen. Also na, wir haben es zunehmend mit Wirtschaftsnationalismen zu tun und die possierliche Situation, dass China heute der letzte Verteidiger der WTO ist. So, also die WTO wurde geschaffen, um die Vorherrschaft der westlichen Konzerne, des westlichen Kapitals in der Welt zu gewährleisten. Heute bricht der Westen ständig seine eigenen Regeln, die er sich selbst geschaffen hat. Und die Frage ist, was ist eigentlich in der Zeit schiefgegangen? Also, dass China in dieser Weise sich entwickeln konnte. Darauf will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber entscheidend ist, also der Kapitalismus im Westen wird nach außen postliberal. Also in Hamburg wird chinesischen Investoren verhindert, sich am Hamburger Hafen zu beteiligen. In den USA soll TikTok gezwungen werden, sich an die Konkurrenz zu verkaufen oder eben verboten zu werden. Der US-Staat droht Panama mit Krieg, sollte Panama nicht in zwei der fünf Häfen das von einem Hongkong-basierten Privatkonzern rausschmeißen und Panama zwingen, sich aus der Belt and Road-Initiative der neuen Seidenstraße herauszuziehen. Also der Kapitalismus im Westen wird postliberal nach außen, er wird aber auch postliberal nach innen. Meine These ist, dass also China, also im Grunde die Schutzzollpolitik, die wir jetzt erleben, also gegen chinesische E-Autos, gegen chinesische Solaranlagen, letzten Endes eine Kapitulationserklärung des Westens ist. Man kann mit der chinesischen Hyperkonkurrenz, Hyperwettbewerbsfähigkeit nicht mehr umgehen und entsprechend schützt man seine eigenen Räume gegen die auswärtige Konkurrenz. Und gleichzeitig wird der Kapitalismus nach innen postliberal, weil man sich die liberale Demokratie nicht mehr leisten kann. Also die liberale Demokratie ist mit ihren mangelnden Planungskapazitäten einfach dem chinesischen Staat mit seinen Staatsmachtressourcen, den Ressourcen der kommunistischen Partei überlegen. Das heißt also, aus dieser, wenn es stimmt, dass wir es mit einem neuen Kapitalismustyp zu tun haben und wenn es auch stimmt, dass nach jeder Kapitalismuskrise eine neue Imperialismustheorie entstand, die sich dann in verschiedenen Aspekten unterschieden, dann heißt es, dass wir heute eine neue Imperialismustheorie brauchen, die bestimmte Elemente des Neuen auch zu erklären versteht. Weil das Besondere, das ist der letzte Punkt, das Besondere an der dritten Krise des Imperialismus war ja, dass Lenins Imperialismustheorie eigentlich ad acta zu legen war. Also dass nicht mehr zwischenimperialistische Konkurrenz den Kapitalismus prägte, sondern das, was letztlich Kautsky als Idee nur erdachte, dass es eine gemeinsame Ausbeutung des globalen Südens durch die kapitalistischen Zentren, die G7-Staaten, geben könnte. Die transnationalen Konzerne bildeten da, weil der Kapitalexport jetzt nicht mehr Geldleihen war, sondern halt wirklich die Transnationalisierung der Produktionsverhältnisse, also transnationale Konzerne, bildete das Moment des Kitts, das beispielsweise in der Krise Deutschland gegen die USA oder Großbritannien nicht mehr den Krieg zog. Und jetzt muss man aber erklären, wie kommt es, dass es jetzt zunehmend zwischenimperialistische Rivalitäten zwischen dem absteigenden Westen und China gibt und was sind da die theoretischen, was ist unsere theoretische Analyse und welche praktischen Konsequenzen folgen daraus? Ich hätte dazu dem, was vorher gesagt wurde, auch noch einige Anmerkungen zu machen, aber das behalte ich mir dann für die Diskussion vor. Vielen Dank. Okay, danke schon mal für die Eingangsstatements. Nur kleiner freundlicher Hinweis, wenn ihr so ein bisschen am Mikro redet, dann ploppt es nicht so und man hört euch aber trotzdem. Okay, dann habt ihr jetzt noch 3-4 Minuten Zeit, um direkt aufeinander einzugehen. So in der Reihe wieder? Ja. Okay. Also ich wollte so ein bisschen sowohl auf dich als auch auf Georg antworten, weil genau, also ne, die eine These war quasi das Proletariat im globalen Norden oder imperialistischen Zentren bleibt das revolutionäre Subjekt und die andere These war, nein, die Bauernschaft in der Peripherie und ich glaube quasi, das redet beides, also es geht so ein bisschen am Kern der Entwicklungen vorbei, dass quasi in den letzten, ich habe nochmal, das ist eine Zahl von 2022, habe ich jetzt rausgesucht, es gibt sicher noch aktuellere, aber dass seit den 90er Jahren die Zahl der lohnabhängigen ArbeiterInnen um 760 Millionen gestiegen ist. Das ist schon mal eine ziemlich große Zahl und zwar vor allem eben in Ostasien beispielsweise. Und ich glaube quasi an dieser Idee festzuhalten, dass nur im imperialistischen Zentrum das revolutionäre Subjekt existiert, finde ich, geht ein bisschen an der Entwicklung vorbei, die die Arbeiterklasse international macht. Und es geht auch an den großen Kämpfen vorbei, die permanent geführt werden. Also gucken wir uns die großen Revolten an, die es in den letzten Jahren gab. Ne? Es gab Libanon, es gab Chile, es gibt immer wieder Haiti, es gab den Sudan, Es gab natürlich den arabischen Frühling davor und ich glaube quasi, die Frage ist eher eine politische, wie man in diesen Bewegungen für einen revolutionären Ausgang kämpft. Und ich glaube in der Hinsicht auch, das Bauerntum ist einfach nicht mehr so sozial relevant, wie es davor war. Das Verhältnis quasi der Arbeiterbewegung zum Bauerntum ist natürlich doch wichtig, aber genau, ich glaube, es geht so ein bisschen an der realen Entwicklung vorbei, die Arbeiterklasse als den zentralen Akteur darin irgendwie nicht so zentral zu setzen. Das wäre mein einer Punkt. Und der andere Punkt, ich möchte also auch politisch darüber reden, warum ist es denn so, dass sowohl in Guerilla-Bewegungen oder wie auch immer im globalen Süden, als auch viele Linke, auch in Deutschland, sich von der Arbeiterbewegung entfernt haben. Und ich glaube, das hat konkret auch politische Gründe. Also gucken wir uns beispielsweise die antikolonialen Revolutionen an in Algerien und Vietnam, um zwei prominente Beispiele zu nennen. In beiden Fällen hat die Kommunistische Partei Frankreich eine prokoloniale Politik geführt und war nicht die einzige von den von Moskau geführten KPs, die das gemacht hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Leute sich dann quasi von der Idee des Kommunismus in der Verkörperung dieser im Namen kommunistischen Parteien entfernt haben und sich dann anderen Subjekten zugewandt haben. Das sieht man dann in der Bewegung, keine Ahnung, in den Schriften von Fanon fängt man das an zu sehen und so weiter. Also es ist theoretisch auch ganz interessant, diese Debatte zu verfolgen. Und ich glaube quasi, also es hat aber konkrete Gründe, warum sich Leute von der Arbeiterklasse als anti-imperialistischen Subjekt entfernt haben. Und das liegt vor allem darin, dass die Führung in der Arbeiterbewegung, da würde ich wieder kommen, ich glaube, meiner Meinung nach, es ist ein bisschen komplexer, als es auch dargestellt wird, da würde ich auch zustimmen, aber es ist wichtig, darüber zu reden, dass es Teile gibt, gerade in Ländern wie Deutschland, in imperialistischen Ländern, die einfach von der imperialistischen Aufteilung der Welt profitieren. Es gibt Teile der Arbeiterbewegung, die also rein quantitativ Dutzende Male mehr verdienen als ein Arbeiter irgendwo anders, aber vor allem auch qualitativ Stellungen haben in Konzernen, die nicht vergleichbar sind mit der Arbeit, die andere Leute woanders oder auch untere Schichten der Arbeiterbewegung oder Arbeiterklasse hier haben. Und deswegen die zentrale Aufgabe, und das, also ich finde es wichtig, politisch über diese Frage zu reden auch, ist, wie wir auch in Deutschland in der Linken und auch in den fortschrittlichen Teilen der Arbeiterbewegung, die immer wieder ausgebremst werden, versuchen, die Idee wieder reinzubringen. Es ist wichtig, hier diesen klassischen linken Slogan, den es ja immer gibt, der Hauptfeind steht im eigenen Land, so dieses Denken wieder in die Arbeiterbewegung reinzutragen. Und genau, ja, Punkt, genau das. Genau, also zunächst würde ich sagen, ich bin sehr froh darüber, dass wir einen maoistischen Freund hier haben, weil sich dadurch zeigt, dass ich habe keine Scheiße erzählt, also die glauben das wirklich. Und ich möchte nur drei Sachen ganz kurz rekapitulieren, damit wir die nicht vergessen. Also die erste These war, die Bauern seien der Kern der revolutionären Bewegung. Ich möchte einfach, dass man das mal im Auge hat, wenn man Marx liest und sich dann die Frage stellt, ist das das, was Marx denkt? So, ich glaube nicht. Okay, zweitens, die revolutionären Klassen sollen hier eine Volksfront bilden. Also die Idee ist, damit man das richtig versteht, die Idee ist quasi, dass das Proletariat nicht, und das war übrigens auch noch die These von Lenin, also das Proletariat nicht die alleinige Herrschaft über die revolutionäre Bewegung haben soll, sondern es soll im Bündnis mit anderen Klassen, damit sind vor allem das Bauerntum gemeint, aber auch die mittlere Bourgeoisie, quasi einen antikolonialen Block organisieren. Also es ist auf jeden Fall, ich habe hier nicht die Zeit, um darauf inhaltlich konkret einzugehen, aber es ist auf jeden Fall eine komplett andere Strategie, als die Strategie, die Marx vorschlägt, die auf dem Proletariat der entwickelten Länder basiert. Also es ist wirklich einfach ein fundamentaler Unterschied zwischen dieser maoistischen und einer klassisch-marxistischen Strategie. Ich denke, das zu konstatieren, dafür hatte ich gerade die Zeit. Okay, jetzt zu dir. Also ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig darin, dass das Proletariat irgendwie die entscheidende Rolle hat und nicht irgendwie das Bauerntum. Ich meine, das Bauerntum ist auch faktisch, auch in diesen Ländern, das ist nicht mehr so wie zur Zeit Maos. Ja? Also das heißt, wenn wir die Länder in Asien, teilweise auch in Afrika, wobei das auch nicht so fortgeschritten ist, aber vor allem in Asien, Südamerika uns anschauen, das sind proletarische Nationen, also es sind bürgerliche Nationen mittlerweile. Es ist jetzt nicht so, als ob das Bauernländer wären zum größten Teil. Also da würde ich ganz zustimmen, aber die Proletarisierung allein ist nicht die einzige Bedingung für die Möglichkeit einer erfolgreichen sozialistischen Revolution, sondern es gibt noch weitere Bedingungen. Darunter zählt zum Beispiel die Existenz von einem bestimmten liberal-demokratischen System, das uns zumindest die Grundzüge von Organisations- und Meinungsfreiheit gewährt, das Gewerkschaften erlaubt und bestimmte demokratische Institutionen hat. Das sind Bedingungen, die in großen Teilen der Welt nicht vorhanden sind, die aber eigentlich in allen westlichen Staaten, selbst da, wo die Demokratie gerade stark unter Beschuss ist, noch realisiert sind. Also das ist auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Dazu natürlich der Grad der Urbanisierung und der Grad der Entwicklung der Produktivkräfte. Für Marx eigentlich schon fast das ausschlaggebende Kriterium. Ich will jetzt die letzte Zeit noch dafür verwenden, über die These zu reden, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht. Also es hat auf jeden Fall Marx nicht so gesehen. Marx hat sich zu mehreren Kriegen geäußert in seiner Lebensgeschichte. Meine Lieblingsbeispiele sind erstmal der Krieg zwischen Preußen und Dänemark, wo Marx Preußen unterstützt hat, also das größere Land, mit der Idee, er wollte quasi dort die deutsche Einheit irgendwie herbeiführen, weil er gedacht hat, dass dann der Klassenkampf in dem vereinten Deutschland leichter zu führen ist als in den vereinzelten kleinen Staaten. Das war Marx' Logik. Also der hat einfach die preußische Aristokratie quasi unterstützt, weil er gedacht hat, aus einem bestimmten spezifischen Argument, das ergibt Sinn für unsere Bewegung. Zweiter Fall, Mexiko gegen die USA. Marx hat die USA unterstützt im Krieg gegen Mexiko, weil die USA das weiterentwickelte bürgerlich-kapitalistische Land sind, die Heimat der bürgerlichen Revolution, und weil er literally gesagt hat, die Mexikaner sind zu faul, also beziehungsweise die entwickeln die Produktivkräfte nicht ausreichend. Wenn die Amis das Land erobern, können die da schön Industrie machen, Produktivkräfte entwickeln, das Space, das wollen wir. Also hat er Propaganda gemacht für den amerikanischen War Effort. Im Bürgerkrieg war er natürlich für die Nordstaaten und gegen die Sklavenhalter, aber auch aus dem Grund, dass im Norden eben Proletarier und Kapitalisten und nicht Sklavenhalter, Sklaven und Bauern existieren. Er hat sogar ein großer Fan von Linken und so. Dann im Krieg zwischen Frankreich und, erstmal gehen wir zum Krimkrieg, der davor war. Aber im Krimkrieg war er komplett antirussisch. Also wenn man sich Marx' Tiraden über Russland anhört und auch seine extrem pathetischen Reden, die er schwingt darüber, dass quasi der Westen die Demokratie verteidigen muss gegen den östlichen Despotismus und so, dann scheint mir, da ist ein riesiger Disconnect zwischen der Denkform, die Marx hatte in Bezug auf solche Fragen, und dem, was heute die Linke so für intuitiv halten. Ja, genau, dann zuletzt der Krieg zwischen Preußen und Frankreich, also der deutsch-französische Krieg, der dazu geführt hat, dass dann wirklich Deutschland gegründet werden konnte, Elsass-Lothringen gesetzt wurde. Marx hat dort die deutsche Seite unterstützt, mit dem Argument, erstmal er hasst Napoleon III. Und will halt, dass seine bonapartistische Herrschaft endet. Und zweitens ging es ihm auch darum, dass er gedacht hat, genau, da werden irgendwie die Franzosen werden eine Revolution starten, das ist auch passiert. So, nichts von diesen Positionierungen würde ein heutiger Linker, der sich als Anti-Imperialist bezeichnet, einnehmen. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, die Denkweise, die Marx hatte über geostrategische Konflikte, war nicht dieses schablonhafte Denken, wir sind gegen das eigene Land, Krieg ist immer böse, da wo die Bourgeoisen, Kapitalisten und die Amis oder der Westen hinterstecken, da bin ich gegen, sondern Marx hat sich konkret die einzelnen Konflikte angeschaut und überlegt, welcher Ausgang davon würde quasi der Sache des Proletariats zugutekommen, und die Sache des Proletariats hat er halt engstens verbunden gesehen mit der Sache des Republikanismus, der bürgerlichen Demokratie und der Freiheit und insbesondere Kampf gegen Russland und den Despotismus. Und ich denke einfach, wir sollten diese marxistische Perspektive ein bisschen stärker machen und etwas weniger davon ausgehen, dass Leute wie Mao, die letztendlich eine totalitäre Diktatur errichtet haben, die jetzt wieder kapitalistisch wird, dass das sozusagen das Vorbild ist, an dem wir uns orientieren müssen, wenn es um eine gute revolutionäre Strategie geht. Zunächst möchte ich der Gleichsetzung von Maoismus und Revoltismus widersprechen. Ja? Also der Maoismus geht nicht davon aus, dass die Revolution einzig und allein unterdrückten Nationen möglich ist und man hier die Hände in den Schoß legt und so ein bisschen internationale Solidarität macht. Ja? Der Maoismus geht davon aus, dass die Sturmzentren der proletarischen Weltrevolution in den unterdrückten Nationen sind, weil dort die nationale Unterdrückung zu Überausbeutung und zu halbfeudaler Ausbeutung führt und zu mehr Gründen zur Rebellion und dementsprechend auch mehr Rebellion. Jeder, der eine Zeitung liest, die sich nicht nur mit Deutschland beschäftigt, weiß das auch. Die Behauptung, ich hätte für eine Volksfrontpartei gegriffen, ist einfach eine Falschbehauptung. Volksfront ist keine maoistische Strategie und dazu äußere ich auch nicht noch mehr. Aber diese Variante der White Man's Burden Theory, die hier der Dennis verbreitet, die will ich nicht ungesprochen lassen. Ja? Also erstens, zur Frage der Bauern, der Aspekt trifft auch noch den Kollegen von Klasse gegen Klasse. Die Statistiken fragen danach, ob die Leute Lohnarbeit machen. Die Statistiken fragen nicht danach, ob sie von ihrem Arbeitgeber zum Beispiel noch ein Stück Land zur Verfügung gestellt bekommen, um Subsistenzwirtschaft zu betreiben und ihre Lohnkosten unter das Nötige für die Reproduktion der Arbeitskraft zu senken. Die Statistiken fragen nicht danach, ob der Tagelöhner auf der Monokulturplantage noch seine Frau einspannt, weil er den Akkordlohn sonst gar nicht schaffen kann, wenn er nicht zu zweit arbeitet. Es gibt zig Formen halbbrutaler Ausbeutung, nach denen bürgerliche Statistiken nicht fragen, deswegen tauchen sie in bürgerlichen Statistiken auch nicht auf. Wenn man die Texte von Genossen aus der Dritten Welt liest, dann kann man sich damit auch beschäftigen, auch mit der Empirie dessen. Ich empfehle da vor allem den aktuellen Text der Kommunistischen Partei Brasiliens über die neue Demokratie, also über die neue demokratische Revolution. Wen das interessiert, da wird das erklärt. Dann zu dem Punkt von Urbanisierung und Entwicklung der Produktivkräfte. Also da bist du wirklich einfach bei der weiße Mann in Europa und Amerika, der kann Revolution machen und der Rest der Welt leider nicht. Deswegen müssen die warten, bis wir sie dann mit der Revolution beglücken. Und dann auch noch deine Polemik, dass mit Marcuse sagt, das revolutionäre Subjekt sind die Geisteskranken, als Spitze, dass das irgendwie dasselbe wäre, das ist einfach nur noch rassistisch. Also, und dass du auch noch Marx als Autoritätsargument heranziehst, er hätte irgendwo gesagt, Mexikaner wären zu faul, damit du auch noch autoritär das untermauern kannst und behaupten kannst, es wäre marxistisch. Ich kenne diesen Text nicht, aber wenn Marx das gesagt hat, dann hat er einfach rassistischen Scheiß geredet. Aber du hast keine höheren Wahlen für deinen Standpunkt. Also, ich glaube, dass die auf der einen Seite die Kritik des einseitigen Trikontismus, ne, der Sozialliberalismus-These, die Arbeiterklasse ist vollkommen gekauft im Westen und deswegen, es gibt ja das schöne Lied von Dieter Süberkrüpp, deswegen agitiert man den Arbeiter, mit dem man sagt, also was tust du für den Befreiungskampf in Angola, dass das ziemlich treffend war. Ich bin auch kein Freund der Frankfurter Schule oder von Foucault und der ganzen Randgruppenstrategien, die aus dieser falschen Analyse des Spätkapitalismus als vollkommen integriert, ne, also die Arbeiterklasse als vollkommen integriert entstanden sind. Das Revolutionäre, ne, das kehrte auch 1968 wieder und es ist immer wieder gekehrt, es wurde immer wieder totgesagt. Ne, auch in der Arbeiterbewegung der Vorkriegszeit hieß es bei Bernstein, die Arbeiterklasse ist letztlich reformistisch, weil es geht ihr immer besser, die Streiks werden immer erfolgreicher und dann kommt die Revolution von 1905. Mit dem Massenstreik als neue Kampfmethode. Ne? Dann hieß es, es kommt keine Katastrophe mehr, der Kapitalismus ist immer besser dabei, die Krisen zu vermeiden. Dann kommt der Erste Weltkrieg als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts und eine revolutionäre Welle von Irland bis Ostasien. Ne? Also sozusagen die Revolution ist nie tot, egal wie oft sie tot gesagt wird. Trotzdem sind die Grundlagen meines Erachtens zu erachten, also dass Marx und die Zweite Internationale irrten, dass, also zumindest die Annahme, dass der Kapitalismus allein durch die Entfaltung der Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit und die Entstehung der Arbeiterklasse zur Mehrheitsklasse, dass das die Revolution im Westen stattfinden lässt. Und tatsächlich, also die Revolution wandert weltgeschichtlich in die Peripherie, ne, das ist so, also und es waren tatsächlich zu der Zeit eher Bauernrevolution als Arbeiterklasse-Revolution. Das gilt sogar für die Oktoberrevolution. Und auch wenn da das Proletariat eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und bei Marx sieht man das schon. Der Marx sah das auch schon kommen. Ne? Also es ist nicht so, dass Marx nicht begriff, irgendwie okay, mit den 1880er Jahren, mit den Narodniki, die er noch gerade miterlebt hat, mit der Gehen-Zeug-Bewegung, dass da plötzlich viel Revolutionäres stattfindet und die Nachfolger Engels, Zetkin und Luxemburg haben das eben auch, also die sich als die Marxisten verstanden und auch tatsächlich die Traditionsträger von Marx waren, haben das ganz genauso gesehen. Es gab drei Säulen des Antikapitalismus bis zum Ende der Sowjetunion. Das war einerseits war das die Arbeiterbewegung im Westen, die Macht der Gewerkschaften im Westen, es waren die nationalen Befreiungsbewegungen und es war der Staatssozialismus. So. Und ich, mein Plädoyer ist, man darf diese drei Säulen nicht gegeneinander ausspielen. Sie haben sich gegenseitig bedingt, nachdem der Neoliberalismus, insbesondere der Völkerschock, die ersten zwei Säulen, also die Gewerkschaftsmacht im Westen und die nationalen Befreiungsbewegungen im Süden erledigt hatte, war es auch leichter, diese Sowjetunion totzurüsten, und es ist sozusagen nicht ein Entweder-Oder. Und das Interessante ist für die gegenwärtige Konstellation in der neuen Imperialismus-Theorie oder in der dritten Welle, ist ja das Entscheidende von David Harvey, der knüpft an Rosa Luxemburg an, sagt aber, das nicht-kapitalistische Außen, das vom Kapital immer Land genommen werden muss, also überschüssiges Kapital, das da hineinfließt, es sitzt sowohl außen als auch innen. Also die freihandelsimperialistischen Projekte gegenüber den ganzen lateinamerikanischen Staaten, gegen Afrika, sind identisch mit den Privatisierungen von Bildung, Gesundheit und Rente hier. Das heißt also auch hier, diese Kämpfe dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie sind Teil von letztlich antikapitalistischen Kämpfen. Und interessant finde ich da Rosana Rossanda wieder zu lesen, die ja auch ein Band in der Edition Marxismen haben wird, die ein Denken an den Tag gelegt hat, das wir einfach vollkommen vergessen haben. Sie hatte keine Illusionen, sie hat also in die Sowjetunion oder in das maoistische China, sie hat beide Gesellschaften als postrevolutionär verstanden. War ja, gehörte letzten Endes zu einer linkssozialistischen, vielleicht ein bisschen antrotzkistisierten Strömung in der Ex-KPI, der Manifesto-Gruppe. Aber was sie beschäftigte, ist, was sind die Bedingungen der Revolution im Westen? Und sie fragte sich, warum scheiterte Chile 73, aber warum siegte Kuba 1959? Und ihre Analyse war, naja, weil China sich da mit den USA ausgesöhnt hatte und deswegen die USA in Chile gegen Allende gewähren ließ. Ne? Das heißt also, tatsächlich, also wir zu einer Analyse zurückkommen müssen, dass wir die Welt als Kräfteverhältnisse begreifen. So, und nicht moralisch in irgendeiner Weise, ist es jetzt ein gutes Land oder ein schlechtes Land, entspricht das unseren Sozialismusvorstellungen, sondern es sind Kräfteverhältnisse und da gehört China auch zu. Und wenn, bitte noch einen Satz zu dieser Marx gegen Moskau-Diskussion. Also, das ist in vier Punkten falsch. Erstmal, Marx immer als Grundzeugen heranzuziehen, gerade bei politischen Bewertungen der Tagespolitik, ist problematisch, weil es exegetisch, als wäre Marx die Bibel. Und Marx irrte auch und oft. Und er änderte auch seine Positionen. Auch die Marxisten änderten ihre Positionen zum 1870-71er-Krieg, als sie merkten, es ist ein Eroberungskrieg. Also Bebel und Liebknecht haben das kritisiert und sind dafür auch in den Knast gegangen. Dann zweitens, es ist auch marxologisch ungenau. Also Marx stand nicht für die kleindeutsche Lösung. Er war immer der größte Kritiker aller Zusammenarbeit der Lassalleaner mit Bismarck. Bismarck stand für die kleindeutsche Lösung, Marx für die großdeutsche revolutionäre Lösung. Genauso wie halt die Marxisten. Dann drittens ist es, also den Kampf gegen Russland beim Marx, seine antirussischen Positionen aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert zu übertragen zu wollen, ist nicht nur extrem ahistorisch, es ist methodisch das Unmarxistischste, was mir je untergekommen ist. Es ist einfach katastrophal, die marxische Denkbewegung nicht zu nehmen, um die Gegenwart zu analysieren, sondern marxische Positionen, also aus dem 19. Jahrhundert, in dieser Weise für heute gültig zu machen, um den Krieg, also um den Stellvertreterkrieg des Westens in der Ukraine zu rechtfertigen. Danke. Ja. So, ich würde gerne vielleicht, bevor wir zum Publikum gehen, eine Sache, die jetzt die ganze Zeit vorkommt, ist vielleicht nochmal so ein bisschen schärfen. Und zwar scheint es ja so, dass die Analyse des Imperialismus, also je nachdem, was für eine Analyse des Imperialismus man hat, dass einen Einfluss darüber macht, wie der Kampf für Demokratie, also gegen Imperialismus, sagen wir mal, also der Kampf für Demokratie und der Kampf für Sozialismus zusammenhängt. Und da würde ich gerne nochmal euch fragen, und da könnt ihr natürlich dann auch nochmal darauf eingehen, auf das bisherige, aber gerne auch nochmal genauer darauf eingehen, wie ihr quasi den Kampf, wie ihr das Verhältnis seht zwischen dem Kampf für Demokratie und dem Kampf für Sozialismus und inwiefern eine bestimmte marxistische Imperialismustheorie daran was ändert oder nicht und ja, was das für heute bedeutet, wie Linke heute unter diesem Verständnis diese Kämpfe führen müssen. Und können wir auch gerne vielleicht mal einmal sozusagen die andere Richtung gehen. Also Inga, fang du gerne an. Also dann knüpfe ich an dem Letztgesagten nochmal an. Also das Entscheidende ist, dass die Verhinderung des Krieges nach außen, nach Marx' Tod, von der Arbeiterbewegung, also von Engels angefangen, der 1887 den Ersten Weltkrieg prophezeit, ne, in seiner Einleitung zu der Schrift über die Mordspatrioten, also in den nationalen Befreiungskriegen. Und Engels Haltung war, der Sozialismus ist unaufhaltsam, solange wir den imperialistischen Krieg nach außen verhindern. Ne? Der ja sich immer ankündigt, Marokko 1906, Marokko 1912 und immer warten alle drauf und die einen, die Bürgerlichen freuen sich drauf, endlich ein reinigendes Gewitter. Ne? Ernst Jünger, der glaubt, er könnte da irgendwie mit dem Schwert in den Krieg reiten und irgendwann merkt er, er reitet mit Giftgas und Kampfflugzeugen und Panzern wieder raus. Und also die Auffassung war, wir müssen den Krieg nach außen verhindern, um im Inneren die besten Bedingungen für den Klassenkampf zu haben. Und das ist, glaube ich, extrem aktuell für heute. Also weil je mehr wir eine neue Blockkonfrontation bekommen gegen China, umso mehr, das erleben wir jetzt als innere Zeitenwende, werden Demokratie und Sozialstaatlichkeit, Liberalität, Zivilität hier im Inneren abgebaut werden. Das heißt, die Bedingungen für erfolgreiche Klassenkämpfe werden verschärft. Wir sehen das natürlich jetzt unmittelbar in dem Gegensatz zwischen Sozialausgaben und Rüstungsausgaben. Ne? Also das wird die kommenden Jahre prägen, allein wenn für die Aufrüstung die Zinsen aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden müssen. Wir haben es schon bei der Zeitenwende gesehen, dass die Kindergrundsicherung geopfert wurde für 13 Milliarden für Munition. Und das heißt also, der Kampf für Demokratie wird letzten Endes geführt auf eine Weise als friedenspolitischer Kampf, als ein Kampf, der also die besten Bedingungen des Klassenkampfes in allen Ländern der Welt aufrechterhält. Und dieser Klassenkampf ist verbunden, das war auch meine These, dass wir das nicht auseinander dividieren müssen. Die Kämpfe hier gegen Privatisierung sind identisch und haben das gleiche Ziel wie die Kämpfe gegen den Imperialismus im globalen Süden. Ja, Inge benutzt ganz viele Wörter, die ich so nicht benutzen würde, aber ich stimme ihm im Inhalt dann doch relativ viel zu. Ich denke auch, dass um fähig zu sein, um einen dritten Weltkrieg zu führen, muss die Bourgeoisie in den imperialistischen Ländern die demokratisch-liberalen Rechte einschränken und eine faschisierte Reform des bürgerlichen Staats anstreben. Damit, also vor allem die Staatsgewalt zentralisieren, wie wir es gerade bei Trump sehen, dass er den kalifornischen Gouverneur halb entmachtet und die Nationalgarde den Zentralstaat unterstellt, aber auch das Kabinett von Merz, das auf die föderale Struktur und die Parteipolitik eigentlich scheißt und sagt, nee, wir holen uns die Leute aus der Monopolbourgeoisie ins Kabinett und nicht aus der Parteistruktur in den Bundesländern. Und in Bezug auf die, also insofern ist der Kampf um Demokratie ein Abwehrkampf, der notwendig ist, aber die sozialistische Revolution steht hier an. Ja? Also das ist schon unser Standpunkt, dass wir nicht nur die bürgerliche Demokratie gegen Faschismus verteidigen wollen, sondern die bürgerliche Demokratie abschaffen und den Sozialismus aufbauen. Wenn ich vielleicht nur kurz zur Klarstellung, also ich meine, hier gilt das natürlich auch, aber ich meinte tatsächlich schon auch primär den Kampf um Demokratie in der Peripherie. Ja, darauf würde ich jetzt auch sprechen. Okay, danke. Ja. Die bürgerlich-demokratische Weltrevolution ist Ende des 19. Jahrhunderts mit dem ersten Griff des Proletariats nach der Macht abgeschlossen. Ja, die Bourgeoisie ist nicht mehr revolutionär. Das heißt, alle Aufgaben der demokratischen Revolution, die liegen geblieben sind, will sie gar nicht mehr wahrnehmen. Sie will überhaupt nicht, dass die Massen in Wallung kommen und in Bewegung kommen und irgendwas ändern. Sie hat Angst vor den Massen. Ja? Daher erklärt sich auch das deutsche Bündnis von Bourgeoisie und Militäradel 1871. Und weltweit bedeutet das Proletariat als revolutionäre Klasse muss die Aufgaben der demokratischen Revolution nachholen, denn sonst wird es keiner tun. Und dadurch kann es die Bauern und die mittlere Bourgeoisie mobilisieren und führen und den Imperialismus in den Ländern bekämpfen und die halbfeudale Ausbeutung beenden, indem sie den Großgrundbesitz nationalisiert. Das heißt nicht, dass die Bauern die Revolution führen, das heißt, dass sie sich unter Führung des Proletariats daran beteiligen. Ja, das ist die Behauptung. Also ich wollte erst mal kurz was zu dem Kommentar sagen, dass sozusagen, ja, klar, also die Zeit des Krimkriegs, also die Bedingungen während des Krimkriegs sind nicht exakt identisch zu den heutigen Bedingungen. Der entscheidende Punkt ist aber, dass das Argument, was normalerweise von angeblichen oder realen Marxisten gemacht wird, wenn es um die Positionierung in solchen Konflikten geht, eben überhaupt nicht auf die inhaltliche Sachlage abzielt, sondern es wird einfach behauptet, entweder wir müssen generell einfach gegen Krieg sein oder wir müssen halt gegen das eigene Land sein oder gegen den Westen, also irgendwas davon. Das heißt, wir gucken uns gar nicht an, was ist das Für und Wider der verschiedenen Positionen, sondern es ist quasi eine Default-Lösung. Wir defaulten einfach dazu, zu sagen, wir sind gegen den Krieg. Und die Beispiele, die ich gebracht habe, sollten das erstmal aus dem Weg räumen. So, sobald wir das getan haben, können wir uns sehr gut inhaltlich darüber austauschen, was unsere Position in Bezug auf den Ukraine-Krieg sein sollte. Meine Meinung ist natürlich klar, ich bin dafür, dass man die Ukraine unterstützt in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. Aber das ist eine Diskussion, die man dann führen kann, sobald nicht mehr das Totschlagargument kommt. Ja, als Marxisten müssen wir ja pazifistisch sein oder wir müssen gegen das eigene Land sein oder wir müssen gegen den Westen sein. Die Beispiele, die ich gebracht habe, zeigen ganz klar, das war nicht wie Marx die Situation einschätzt. Okay. Jetzt zur Frage Demokratie und wie hängt das mit dem Sozialismus zusammen? Also ich glaube, die Verteidigung der bürgerlichen Errungenschaften, ja, also das heißt der Gewaltenteilung der Demokratie in den entwickelten demokratischen Ländern und so weiter, das ist eine Kernaufgabe von Marxisten. Es gilt quasi, diesen Zustand irgendwann aufzuheben, das heißt in eine vollkommene Reform von Demokratie und Republikanismus im Sozialismus überzugehen, aber es gilt gleichzeitig zu verhindern, dass diese Dinge abgeschafft werden. Das heißt einerseits innenpolitisch, jede Art von Zentralisation der Staatsmacht sich entgegenzustellen. Zum Beispiel auch das, was wir jetzt bei Trump sehen, aber man darf sich nicht täuschen, also unter den Democrats, unter Biden hat es auch eine Zentralisation gegeben, teilweise übrigens auch gedeckt unter dem Deckmantel des Kampfes gegen rechts. Das heißt, wir müssen hier auch bedenken, also auch dieser Kampf gegen rechts ist eigentlich ein Kampf gegen das Proletariat, weil es ein Kampf für die Zentralisierung der Staatsmacht ist. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass natürlich die bürgerliche Demokratie auch gegen äußere Feinde verteidigt werden muss. Diesen Grundsatz hat Marx eingesehen. Man kann jetzt darüber reden, ob Russland ein äußerer Feind der bürgerlichen Demokratie ist. Aber wenn das der Fall ist, dann muss man als Marxist dagegen vorgehen. Was aber jetzt die Demokratie angeht in den Ländern in der Peripherie, will ich nur darauf verweisen, dass die bisherigen antikolonialen Revolten in fast allen Fällen das Gegenteil bewirkt haben. Also wenn wir uns das System in China anschauen, was für Maoisten ja eigentlich, natürlich würden die dann sagen, ja, Deng Xiaoping hat uns verraten, aber es ist eine Folge dessen, was Mao getan hat. Und dieses System ist nicht demokratisch. So, also das heißt, wenn man dann quasi die große Parole schwingt einer universellen Demokratisierung, ich bin auch dafür, aber anscheinend ist diese Art von Politik nicht geeignet, das gewählte Ziel zu erreichen. Deshalb denke ich, worauf wir uns fokussieren sollten, ist eben die Demokratie dort zu schützen, wo sie existiert und gleichzeitig wirklich demokratische Bewegungen auch in Ländern der Peripherie zu unterstützen. Letzter Punkt, die Maidan-Bewegung war eine demokratische Bewegung, die sich gegen einen stark zentralistischen, äußerst autoritären Staat gewendet hat. Das Ergebnis dessen war dann eine russische Invasion. Das heißt also, das grundlegende Argument Marxens dafür, dass man Polen, übrigens auch die Ukraine wiederherstellen muss als eigenständige Nation und gegen Russland kämpfen, war eben, Russland interveniert immer da, wo Menschen revolutionär tätig werden. Ich glaube, in Syrien haben wir das gesehen, wo Assads Angriffe auf die Zivilbevölkerung, denen Hunderttausende zum Opfer gefallen sind, von Russland gedeckt wurden. Wir haben es auf der Krim gesehen, wir haben es im Donbass gesehen und 2022 wieder. Das heißt, ich glaube, die Evidence ist ziemlich klar. Wenn wir also Demokratie verteidigen wollen, dann gilt es auf jeden Fall, diesen Regimen sich entgegenzustellen. Es gilt aber gleichzeitig in den Ländern, in denen wir sind, eine Zentralisation der Staatsmacht, eine Aufhebung der Gewaltenteilung und so weiter, uns in den Weg zu stellen. Ja. Ja, also Hot Take, aber ich glaube, mit dieser Position überzeugst du niemanden außerhalb von Deutschland, USA oder Japan, vielleicht ein paar Leute. Also ich weiß nicht, also ja, Russland unterstützt diktatorische Diktaturen und antidemokratische Regime, aber die USA und Deutschland machen sie auch. Also ich finde es nicht irgendwie, also das ist nicht den krassen Wesensunterschied oder so. Genau, ansonsten zur Frage von demokratischen Forderungen und Sozialismus. Also ich kenne nicht alle Revolutionen, die in der Geschichte so stattgefunden haben, aber ich möchte behaupten, dass keine Revolution damit angefangen hat, dass Leute gesagt haben, ich will jetzt die klassenlose Gesellschaft und jetzt dafür dann irgendwie auf die Barrikaden gegangen sind, sondern es gibt sehr konkrete Auslöser, meistens Hunger, Krieg oder der Wunsch, mehr Land zu haben, etc. Und das sind ja quasi, und das Problem ist, wenn man über Demokratie redet, redet man über hunderte verschiedene Sachen. Das ist so ein leerer Begriff und alle konnotieren ihn, wie sie wollen. Und in unserem Verständnis, ne, und da würde ich quasi Georg auch zustimmen, quasi die Bourgeoisie hat ihre historisch fortschrittliche Rolle längst aufgegeben. Und worin bestand die? Ne? Es bestand quasi demokratische Staaten, wie wir sie heute kennen, zu schaffen. Das heißt Staaten, in denen es kein feudales Anspruch auf Landbesitz, sondern in denen das Land quasi frei verteilt wird, in denen es Agrarreformen gab, historische bürgerliche Revolutionen, in denen es Wahlrecht gab, etc. Und das Problem ist, dass diese Forderungen nicht mehr erfüllt werden von bürgerlichen Regimen. Und in der Hinsicht quasi, und deswegen, also würde ich sagen, Lenin hatte auch, also sowohl Marx sollte man nicht als Bibel lesen und auch Lenin sollte man nicht als Bibel lesen. Und die Idee, die Lenin quasi ursprünglich vertreten hat von der demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern, wo die Bourgeoisie nie drin war, da würde ich dir zustimmen, also es ist meiner Meinung nach auch Quatsch, die Bourgeoisie damit reinzunehmen, als irgendwie eine fortschrittliche Kraft, die Lenin irgendwie unterstützt hätte. Aber auch das hat sich als nicht richtig erwiesen. Und meiner Meinung nach ist deswegen eine der wichtigen historischen Neuerungen im Marxismus war die Theorie der permanenten Revolution von Leo Trotzki, der beispielsweise sagt, dass die demokratische Revolution, wie sie anfängt, ne, wenn Leute für Land, Brot etc. auf die Straße gehen, entweder scheitert oder eben übergeht in eine proletarische, in eine sozialistische Revolution. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir als SozialistInnen haben, demokratische Forderungen natürlich aufzugreifen, aber aufzuzeigen, dass diese eben sich nicht im Rahmen des Kapitalismus erfüllen lassen oder wenn es Errungenschaften gibt, dass diese auch schnell rückgängig gemacht werden können. Also man sieht das ja, keine Ahnung, nehmen wir Rechte auf körperliche Selbstbestimmung zum Beispiel, für die feministische Bewegung in der ganzen Welt gekämpft hat in den letzten Jahrzehnten und es wird ganz schnell auch wieder abgeschafft. Und das sind ja eigentlich für das Kapital nicht essentielle Sachen. Das sind eigentlich kleine Errungenschaften und trotzdem sind diese nicht ewig und und eine kurze Sache noch, die ich sagen will, also was ich muss mich daran erinnern, du hast irgendwie von der Kommunistischen Partei Brasiliens geredet, als quasi diese revolutionäre Kraft, die ihre neuen Theorien aufstellt. Ich bin bei weitem kein Experte in brasilianischer Politik, aber ich muss dann nochmal googeln. Ja, diese Partei ist Teil der Lula-Regierung, die auch mit der Sozialdemokratie zusammen regiert. Und verschiedene Parteien. Ah, okay, danke. Ja, vielleicht kann man danach mal drüber reden, weil ich war echt extrem verwirrt, aber gut, dann alles klar. Dann war der Seitenhieb doch nicht so effizient, aber gut. Ich muss es versuchen. So, keine Ahnung. Okay, danke. Dann gehen wir jetzt ins Publikum. Ich gucke mal gerade, ob das mit dem Mikro hier passt, aber wäre natürlich super, wenn jetzt Mikro redet. Genau, Fragen oder auch Anmerkungen? Danke. Danke für das Podium. Ich habe so ein bisschen, meine Frage basiert ein bisschen auf dem, was du, Andres, am Anfang gesagt hast, so dass die Krise eine Möglichkeit darstellt, die imperialistische Krise eine Möglichkeit darstellt. Ne? Ihr habt euch, glaube ich, irgendwie so alle so ein bisschen auch, wart ihr euch, glaube ich, einig, dass irgendwie so wir in einer Krise der Konfiguration von Imperialismus uns befinden oder in einer Krise der Konfiguration von Kapitalismus. Und dass das irgendwie etwas einer neuen, Ingvar, du hattest, dass das einer neuen Theoretisierung irgendwie bedürfen würde, diese neue Welt. Und jetzt ist ja also bei Lenin das tatsächlich auch so, wie du gemeint hast, dass so, ne, irgendwie der Imperialismus ist das höchste Stadium, das ist eine Chance, so, weil irgendwie, wenn wir dieses höchste Stadium überwunden bekommen, dann gibt es die Möglichkeit, in den Sozialismus überzugehen. Was würdet ihr sagen, ist heute die Chance, die in dieser Krise drin steckt? Ist da genauso eine Chance drin wie irgendwie hier 1917, 18 in der Krise des Imperialismus oder keine Ahnung, in den 1910er Jahren als Ganzes? Oder ist die gleiche Chance drin wie irgendwie in der Zeit irgendwie der Krise des Fordismus und der neuen Linken irgendwie so drin war? Wie würdet ihr das konkret irgendwie benennen, wo sich so eine Krise als Chance entpuppen kann? Genau. Und nochmal danke für das Podium bis jetzt. Nimm ruhig das und dann geben wir das andere gleich weiter. Gerne, wer zuerst will. Genau, also eine Sache dazu. Solange ich mich erinnern kann, in der radikalen Linken zu sein, ist irgendwie immer Krise. Das stimmt auch irgendwo. Also die bürgerliche Gesellschaft, also der Kapitalismus ist die Krise der bürgerlichen Gesellschaft, so, deshalb ist irgendwie immer Krise. Gleichzeitig, wenn man jetzt von einer konkreten Wirtschaftskrise redet, über Akkumulationskrise und so, ich glaube, da muss man einfach vorsichtiger sein. Also auch selbst wenn es runtergeht, ja, dann kann es auch Gründe haben, die mit Ressourcen zusammenhängen und so. Ob wir jetzt in einer akuten Wirtschaftsüberakkumulationskrise sind, dazu möchte ich mich nicht äußern, aber das muss man einfach im Auge behalten. Also, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir das meinen können. Generell denke ich nicht, dass Krisen vorschnell als Chancen identifiziert werden sollten. Dass viele Linke neigen zu so einer Verelendungstheorie. Also je schlechter es den Menschen geht, desto höher ist die Chance auf Revolution. Das scheint nicht von der Geschichte gebackt zu werden. Also der Aufbau von Gewerkschaftsmacht, die Stärkung von linken Organisationen und so weiter, das findet eigentlich oft genau dann statt, wenn die Wirtschaft bergauf geht. So, und eine Krise oder ein Ereignis kann dann halt quasi einen Tipping Point geben, aber dieser Aufbauprozess, den man braucht, damit da überhaupt erstmal was da ist, wie zum Beispiel die Zweite Internationale, das funktioniert eigentlich deutlich besser, wenn es gut läuft. Also das heißt, ich würde nur dafür plädieren, wenn wir Sozialismus wollen, dann sollten wir hoffen, dass wir 10 gute Jahre haben und nicht, dass jetzt irgendwie die Apokalypse beginnt, weil das wird allerhöchstens faschistische Kräfte nach oben spülen, aber das wird auf keinen Fall Chancen für den Sozialismus liefern. Das, also wenn es scheiße läuft und die Leute hungern, dann werden die keine marxistischen Revolutionäre, sondern es werden ganz andere Sachen passieren. So, also Elend erzeugt keine Revolution. Ich will natürlich widersprechen. Also zunächst einmal zurückgreifen auf das, was Inge vorhin gesagt hat. Ich stimme dem zu. Seit 2007/2008 sind wir in einer fortlaufenden Überakkumulationskrise, denn die Entwertung hat nie stattgefunden. Ja? Die Zentralbanken aller imperialistischen Länder haben immer wieder die Schulden in Wert gesetzt und somit ein Ende der Überakkumulation verhindert, weil sie das nicht wollten. Ja, das ist eine politische Entscheidung gewesen, aber es hat auch dazu geführt, dass die Krise fortdauert. Und das ist auch im Text geschrieben, könnt ihr euch angucken. Und ja, aus Elend folgt erstmal gar nichts. Ja? Also im Sinne von, der Wille der Leute ist frei. Ja? Die können sich auf Grundlage objektiver Gründe zu allen möglichen Sachen entscheiden. Aber selbstverständlich legen objektive Gründe, die die Lebenssituation der Leute massiv verschlechtern, eine bestimmte Entscheidung nahe. Nämlich, damit unzufrieden zu sein und irgendwas dagegen zu tun. Ja? Und die Aufgabe von Kommunisten ist es dann, nicht die Hände in den Schoß zu legen und zu verzweifeln und zu sagen, ach du Schande, es war so schön vor der Krise und da konnten wir an der Uni zusammensitzen und alles war so erlaubt, sondern ihre Arbeit zu machen und die Rebellion der Massen auch zu organisieren, damit sie zu einem Sieg geführt werden kann. Ja, aber das muss man dann schon tun. Also, ich bin bei der Frage fast ein bisschen ratlos, also weil was ich beobachte ist, oder mal anders formuliert, also Nikos Poulantzas hat den Faschismus definiert als die Situation, dass die Verhältnisse so im Argen sind und eigentlich unhaltbar geworden sind, aber es einen egalitär, letztlich solidarischen Weg, internationalistischen Weg aus der Krise gibt, dass dann im Grunde nationalistische, rassistische Grenzziehungsdiskurse sich die Bahn brechen. Also in dem Sinne, dass dann argumentiert wird, okay, also wenn es nicht mehr für alle reicht, dann soll es halt für die Staatsbürger reichen und dann reicht es halt nicht mehr für Syrer, Griechen und Hartz-IVler. Und wenn wir uns angucken, also ich würde, ich glaube, dass 2015 mit Syriza tatsächlich so eine Situation war, wo die imperialistische Kette an ihrem schwächsten Glied bricht. So. Also, und natürlich ist jetzt sind die, ist was Syriza nicht die Bolschewisten, so, klar. Und trotzdem war es das Versprechen, dass es einen irgendwie gearteten New New Deal Weg aus der Krise geben könnte. Ne? Weil das ist ja auch die Erfahrung aus der Krise in den 30ern. Es gibt zwei Wege. Es gibt den faschistischen Weg, der die Arbeiterführer ins KZ steckt und die Parteien der Arbeiterbewegung verbietet. Und der die Lösung auf dem Weg Krieg nach außen sucht. Und es gibt eben aber auch die High Road, oder gab es historisch, also die letztlich die Gewerkschaften zu stärken, öffentliche Beschäftigungsprogramme einzuführen, alles finanziert durch die Abschöpfung der parasitären Großvermögen, letzt heute die Milliardärsvermögen. Also das war historisch möglich. Ich denke auch, dass es historisch noch möglich wäre, aber es ist gescheitert 2015 und deswegen ist nicht ohne Grund gehen die Wahlergebnisse auch von linkspopulistischen oder Linksparteien auseinander und rechtsextremen Parteien. Und wie man da wieder rauskommt, also würde ich nur zumindest kurz, ich glaube, wir brauchen Fehlerfreudigkeit. Die Revolution und die Veränderung kommt, wird aus Richtungen kommen, die wir vielleicht gar nicht im Blick haben oder unter Kontrolle haben. Und gleichzeitig würde ich davor warnen, also gegen den Aufstieg der extremen Rechten die Politik des kleineren Übels zu betreiben. Also weil das ist ja das, was Linke dann machen, wenn sie keine Hoffnung mehr haben, dass es irgendwie besser werden könnte. Dann bieten sie der CDU in Sachsen-Anhalt einen Deal an, damit bloß nicht die AfD regiert. Und Stand jetzt ist die extreme Rechte an der Macht nicht der Faschismus. Also zumindest nicht der deutsche Faschismus. Also Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez sind nicht im KZ, sondern sind auf Protestbühnen. In Italien werden soziale Rechte geschliffen, aber die Gewerkschaften sind nicht verboten. In Holland, wo die Partei vor der Freiheit mitregiert, das Gleiche. Das heißt nicht, dass wir einen italienischen Weg gehen können. In Italien gab es nach dem Marsch auf Rom auch noch 4 Jahre, bevor Gramsci ins Gefängnis kam. Und trotzdem, also kann das nicht die Lösung sein. Ich glaube, dass wir Verelendungstheorie hin oder her, dass wir Angebote machen müssen denjenigen, die nicht mehr repräsentiert sind. Und in der Hinsicht ist auch die extreme Rechte schlagbar, weil sie sich gerade in rapider Geschwindigkeit establishmentisiert. Also sie wird, wie Meloni, wie Le Pen, pro-westlich, pro-Aufrüstung, pro-USA. Und da sind sie angreifbar, gerade weil es einen Gegensatz geben wird zwischen dem Militarismus, der Aufrüstung und der sozialen Frage. Und da sehe ich so die Hoffnung, dass daraus kritisches Potenzial entsteht, aber tatsächlich habe ich den Königsweg nicht. Kann ich? Ja. Danke. Ja, also genau, ich würde vielen von Inga auf jeden Fall zustimmen, auch was die Kritik am kleineren Übel angeht. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle ziemlich einer Meinung. Was ich genau auch zu diesem Satz sagen, ich kann auch diesen Satz, die Widersprüche schützen sich zu, den kann ich auch nicht mehr hören, habe ich auch schon seit 10 Jahren auf jedem Plenum oder sowas, aber die Widersprüche schützen sich ja wirklich zu. Also es ist ja echt so. Ich würde da quasi das gramscianische Krisenverständnis nochmal teilen, was also genau alle, also die meisten, also man kann sich auf Gramsci auf alle möglichen Arten beziehen, aber also glaube ich, dieses Verständnis von der organischen Krise ist ja schon ziemlich akkurat in seiner Beschreibung und vieles andere von Gramsci auch, aber in dem Fall würde ich sagen, also ne, diese Idee von die alte Welt liegt im Sterben, die neue wird noch nicht geboren, bla bla bla, also die meisten kennen ja dieses Zitat, aber was er ja da konkret damit meint ist, die herrschende Klasse kann nicht mehr so weiter regieren wie davor, auch weil sie keine innere Einigkeit mehr hat. Und das sieht man ja in Deutschland ganz extrem. Also dann habt ihr diesen Brief gesehen von der SPD, dass irgendwie Leute von der SPD gesagt haben, nee, man will wieder mehr Vermittlung mit Russland oder so. War jetzt, ich glaube heute war das erst, also ganz neu. Also es gibt in Deutschland keine konkrete politische Vision, wie der deutsche Imperialismus innen- und außenpolitisch aus dieser Krise raus soll. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz klares Zeichen für diese Zuspitzung der Widersprüche und genau diesen Moment, in dem man intervenieren muss. Und ich glaube deswegen, ich würde dir zustimmen, man muss auf die Leute zugehen, die nicht repräsentiert werden, aber man muss genauso auf die Leute zugehen, die schon denken, eine Repräsentation zu haben, die aber falsche Sachen macht. Also beispielsweise, ich finde es ein Skandal, dass die Linkspartei die Leute nicht rausgeworfen hat, die für diese Aufrüstung im Bundesrat gestimmt haben. Das geht einfach nicht klar. Man muss mit den Leuten in der Linkspartei, die auch antimilitaristische Positionen vertreten, auf die zugehen und mit denen gemeinsam irgendwie auch Druck auf die Parteiführung machen, dass sie ihre Erfahrungen machen und perspektivisch muss man eine eigenständige revolutionäre Partei aufbauen und die sich aber nicht am Rande der politischen Phänomene bewegen kann, sondern in den konkreten Phänomenen auch agieren muss. Und dazu noch eine kleine Sache. Ich glaube, also was ist die Möglichkeit in dieser Krise? Ich glaube, die Möglichkeit in dieser Krise ist auch, dass man ein neues Verständnis dafür entwickelt, wer überhaupt Freund und Feind ist und warum quasi auch die Außenpolitik und eine antiimperialistische Politik in der deutschen Linken zu verankern, so wichtig ist. Und ich glaube, man setzt an die Palästinabewegung in den letzten 2 Jahren, die viele Widersprüche hat, aber ich glaube, quasi wir sind, also die antiimperialistischen Kräfte in der deutschen Linken sind nicht mehr so krass isoliert innerhalb der Linken, wie wir es vor 2 Jahren waren. Und man muss da ansetzen, man muss dieses Verständnis vertiefen und man muss wenigstens versuchen, dass aus der Krise Leute die richtige Erkenntnis mitnehmen. Und letzter Satz, diese Erkenntnis muss auch sein, dass man sich nicht als Randphänomen aufbauen darf, sondern dass man eben auf die existierende Linke und auch auf die Arbeiterbewegung, insbesondere die Gewerkschaften, auch zugehen muss. Genau, das wäre so mein Take dazu. Zu Sarah. Ich wollte das fragen. Dann hier vorne. Ja. Genau, erstmal vielen Dank für eure sehr interessanten Beiträge. Meine Frage bezieht sich auf euer Verständnis von Imperialismus konkret. Ich habe den Begriff Imperialismus in 2 verschiedenen semantischen Kontexten vernehmen können. Einerseits einmal als eine Art weltumspannendes System, gewissermaßen allumfassend, vielleicht die Totalität von allen möglichen imperialistisch zu nennenden Beziehungen, Herrschaftsbeziehungen. Und andererseits habe ich auch die Rede vernommen von Imperialismen, so als gäbe es da die Möglichkeit von verschiedenen Imperialismen, die möglicherweise auch in einem Antagonismus stehen, sodass vielleicht auch möglich ist, davon zu reden, dass in dem Ukraine-Konflikt unterschiedliche Imperialismen, unterschiedliche imperialistische Interessen aufeinanderprallen. Und ich frage mich, inwieweit diese beiden Verständnisse, diese beiden Redensarten miteinander zu versöhnen sind. Wie kann man gleichzeitig von Imperialismus als einem weltumspannenden totalen System reden und von mehreren Imperialismen, die in Antagonismen zueinander stehen können. Ja, es ist witzig, ich hatte die gleiche Diskussion neulich mit Nadim von 99:1. Imperialismus ist in der marxistischen Terminologie ein dickes Säckchen. Ja, also es ist wirklich, du hast im Grunde schon auf den Punkt gebracht. Also einerseits verwenden wir das für das höchste Stadium des Kapitalismus, so wie ich es vorhin in meinem eigenen Statement definiert hatte. Und andererseits sprechen wir von imperialistischen Ländern und dann auch vom US-Imperialismus, vom deutschen Imperialismus, vom russischen, vom chinesischen Imperialismus. In dem Sinne, dass es ein imperialistisches Interesse von der Bourgeoisie, zum Beispiel Deutschlands, Russlands und so weiter gibt, das vermittelt durch den Staat, vermittelt durch die Großkonzerne, international agiert und unter dieser Subsumption als Allgemeines gegriffen werden kann. Also zu sagen, es gibt ein deutsches Interesse, natürlich ist das widersprüchlich. Also ich finde das sehr richtig, was du eben gerade gesagt hast. Ja? Das heißt nicht, dass es ein monolithischer Block ist, der in sich keine Widersprüche hat, aber man kann das so als Allgemeines verwenden. Und das stiftet Verwirrung manchmal, deswegen ist es gut, dass du das auf den Tisch bringst. Aber ich denke, das ist einfach, also für uns ist es einfach ein TK-Session. Aber magst du vielleicht, wenn ich noch rückfragen darf, noch dann dazu was sagen, was ein Land denn dann als imperialistisch bestimmt? Also was unterscheidet konkret imperialistische Staaten von nicht-imperialistischen Staaten? Ja, also das ist auch eine große Debatte in der gesamtmarxistischen Bewegung, weil Lenin definiert, was er meint mit dem höchsten Stadium, aber er definiert nicht, was ein imperialistisches Land ist. Zumindest ist diese Definition nicht bekannt. Und dann gibt es einen Streit in der K.O. oder jetzt nicht mehr K.O., was jetzt imperialistisch ist und was nicht und so. Und dann nehmen die Kriterien vom Weltsystem und sagen, das trifft auf Russland nicht zu. Und man muss mal ja sagen, habt ihr einfach die falschen Kriterien benutzt. Also das ist einfach nicht das, was da definiert wurde. Aber er macht in seinen Texten konkrete Aussagen. Also er spricht einmal vom Kapitalexport, aber er spricht zum Beispiel auch in dem Text, den ich vorhin paraphrasiert habe, dass bei Russland das finanzkapitalistische Monopol ersetzt wird mit dem des Territoriums und der militärischen Macht und auch in Bezug auf Japan die militärische Macht das ersetzt. Und deswegen sprechen wir von ökonomischer, politischer und militärischer Macht, die quantitativ so groß ist, dass sie in Qualität umschlägt, nämlich dass das jeweilige Land in der Weltordnung nicht in der Hauptsache geordnet wird, sondern ordnend tätig ist und seine Interessen in der Weltordnung zur Geltung bringt. Und das ist ein Unterschied zwischen zum Beispiel Deutschland und Südafrika oder auch den USA und Brasilien. Ja? Also wir nehmen auch diese, also natürlich auch da schreit, ne? Die K.O. sagt, das ist eine Pyramide, die MLPD, der MLPD sagt, es gibt neuimperialistische Länder, aber das ist nicht unsere Position. Da letztendlich hängt es davon ab, was man erklären will. Ne? Also will man im Grunde erklären, also nehmen wir jetzt Russland. Geht es Russland darum, überakkumuliertes Kapital loszuwerden, also die, eine Überakkumulationskrise zu lösen, oder geht es darum, das ist letzten Endes, glaube ich, was nicht beschreibt, warum Russland diesen Krieg führt. Ne? Und von daher ist, glaube ich, also vielleicht kann man unterscheiden zwischen einer imperialen Politik, zwischen einer imperialistischen Politik und dem Imperialismus als Weltsystem. Letzten Endes geht es aber, glaube ich, ist das Entscheidende nicht der Begriff, sondern die Sache selbst. Weil aus diesem Problem, dass der Imperialismus häufig synonym genommen wurde für Kapitalismus als ein grenzüberschreitendes System, daraus kommt man eigentlich nicht raus. Weil wenn man es eng führt, wir haben das in unserem der Band der neuen Imperialismus mal versucht, also tatsächlich aus diesem Problem rauszukommen, indem wir Imperialismus definierten als die externe Absicherung eines internen Regimes, dann wird aber Imperialismus, findet Imperialismus kaum noch statt, es findet vor allem Kapitalismus statt, aber dann gerät aus dem Blick letzten Endes den Imperialismus auch als Weltsystem zu begreifen. Und dann kommt hinzu auch nochmal eine politisch-praktische Dimension. Also Imperialismus hat als Begriff im globalen Süden eine Bedeutung, weil er mit realen Erfahrungen verbunden ist. Also der Erfahrung, die teilweise wenig mit jetzt der Überakkumulationsproblematik im Kapitalismus zu tun hat. Und daraus ergibt sich, glaube ich, auch eine Sinnhaftigkeit, aber diesen Begriff zu nutzen, wenn er Erfahrungen beschreibt. Von daher, auch da wäre ich fast tendierend zu einem gewissen Eklektizismus. Also die Hauptsache ist, wir beschreiben die Sache, um die es geht, richtig. Okay, also bei Lenin ist Imperialismus erstmal einfach ein Stadium von Kapitalismus. Okay? Also es ist einfach ein bestimmtes Stadium der Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie und eigentlich der ganzen kapitalistischen Welt. Das heißt, die Frage, welche Länder dann jetzt als imperialistische Länder, welche nicht zu fassen sind, ist hier überhaupt nicht das, worum es geht. Sondern es geht darum, quasi zu sagen, okay, es ist, die Akkumulation hat ein bestimmtes Stadium erreicht, wo dann bestimmte Handlungen von Staaten und auch von insbesondere von diesen Monopolen, also es geht ja eigentlich, handelnde Akteure sind ja jetzt nicht einfach nur Staaten, sondern eben bei denen eigentlich das Finanzkapital eines Staates, seine monopolistischen Kapitalisten in, zusammen mit dem Staat. So, die handeln auf eine bestimmte Weise, weil der Kapitalismus ein bestimmtes Stadium erreicht hat. Das heißt, wenn man in Lenins Sinn darüber nachdenken will, dann geht es nicht so sehr darum, so die Welt einzuteilen in die Guten und die Bösen, und die Guten sind halt die irgendwie die Nicht-Imperialisten, die Bösen sind die Imperialisten. Es geht eher darum zu verstehen, warum diese Staaten so handeln. Und zwar das zu verstehen, weil wir im Stadium des Imperialismus angekommen sind. Luxemburgs Theorie geht übrigens auch in die Richtung, nur halt unterscheidet sich in Details davon. Aber ich glaube, das ist erstmal das, was man da mitnehmen soll. Ob diese Theorien stimmen oder nicht, können wir hier einfach nicht klären, weil man müsste dafür viel mehr über Akkumulationstheorie reden. Und das werden wir obviously nicht schaffen. Okay. Ich denke aber, dass die aktuelle Staatenkonkurrenz, also wir können hier, du hattest gerade gesagt, quasi die Verhältnisse würden sich zuspitzen. Und als Beispiel dafür, weil es in der SPD Leute gibt, die eine Annäherung an Russland fordern. Ich habe halt gerade zur Vorbereitung auf diese Veranstaltung hier nochmal diese Krimkriegssachen von Marx gelesen, wo er halt so sagt, böses Russland und so. Und dort beschreibt er, dass die englische, also die britische Regierung auch gespalten war. Also es gab anscheinend das Camp von Palmerston und die wollten irgendwie mit Russland halt nice sein irgendwie und sich mit denen annähern und nicht in den Krieg gehen. Und dann gab es Urquhart, der eben gefordert hat, irgendwie man muss sozusagen Russland jetzt hart bekämpfen. Und Marx' persönliche Position war dazu, ja, man muss Russland hart bekämpfen, aber nicht aus den Gründen, die dieser Urquhart sagt, weil der letztendlich eigentlich so die türkische Kultur die ganze Zeit so gepriesen hat und wie toll die sind, dass man die deshalb irgendwie unterstützen muss. Genau, aber das heißt, diese Splits in der herrschenden Klasse oder in der Politikerschicht sozusagen in Bezug auf außenpolitische Konflikte, die sind anscheinend mindestens so alt wie der Krimkrieg, und wenn man weiter recherchiert, wird man merken, schon im alten Rom waren quasi die Frage darüber, gegen wen man jetzt ins Feld zieht, war halt in der politischen Elite umstritten. Also ich will nicht leugnen, dass sich die Verhältnisse zuspitzen, aber ich glaube, dass sich die Herrschenden quasi uneinig sind, was das angeht, ist erstmal kein klares Symptom dafür. Bernie Sanders und AOC befinden sich auf jeden Fall nicht im Lager, soweit ich weiß. Aber ich glaube, das ist ja was dann anders. Also ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Argument dafür, dass wir in der sozusagen in der liberalen westlichen Demokratie doch bestimmte institutionelle Checks und Balances haben, die zumindest für eine bestimmte Zeit auch einem Despoten wie Trump widerstehen können. Und ich glaube, diese zu verteidigen, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und in Ländern wie China scheint es die irgendwie nicht so ganz zu geben. Letzter Punkt. Ich habe auch oft wahrgenommen, dass hier so eine Idee, wir müssen den Leuten irgendwas anbieten. Und so. Also dass die Idee ist quasi, es gibt so die Linke als Bewusstsein und dann gibt es so eine formlose Masse, irgendwie, die einfach da ist. Und ich denke, das ist ein riesiges Problem bei linker Theoriebildung, weil eigentlich geht es Marx eben darum, dass Proletariat durch seine Kämpfe überhaupt erst formiert, durch die Gewerkschaften, durch seinen politischen Kampf, in etwas, was Klassenkampf machen kann. Es ist nicht so, dass alle so formlose Normies sind und dann gibt es eine große Krise, alle suchen jetzt nach den Lösungen und dann können wir kommen und den Sozialismus predigen, sondern es muss jahrzehntelang eine Gewerkschaftsbewegung aufgebaut werden. Und nicht nur das, auch Vorfeldorganisationen, wie die KSD das macht, das ist diese Kampagne für eine sozialistische Partei, also so Vorfeldorganisationen aufbauen, Gewerkschaften aufbauen. Das ist die Dekaden von Arbeit des Aufbaus und dann ist es halt da, wenn man eine Revolution hat. So, aber ich glaube, man darf das nie so denken, dass es so eine formlose Masse wäre, die einfach nur irgendwie von uns die richtigen Slogans braucht. Ja, ich wollte zuerst sagen, naja, Marx ist schon lange her, aber ja, ich glaube, du hast recht in dem letzten Punkt, würde ich dir zustimmen, aber in der Richtung, also genau, ich glaube, die konkrete Aufgabe, weil es gut, dass du quasi die entstehende Arbeiterbewegung genannt hast, über die Marx ja auch geschrieben hat, der Punkt ist, die Arbeiterbewegung, ist nicht neu in Deutschland und es gibt konkret Akteure und ich glaube, es geht da, also meiner Meinung nach ist das Problem nicht, dass, also das Problem ist, dass die meisten Linken in Deutschland diese Fragen, also die konkreten Kämpfe der alltäglichen Arbeiterbewegung viel zu sehr ignorieren. Genau, also ich glaube, das ist ein großes politisches Problem, da würde ich auch zustimmen. Konkret nochmal zu dieser, genau, zu der Frage von was jetzt imperialistisch ist und was jetzt die Bedeutung ist. Ich würde auf jeden Fall diesen Wirrungen des Begriffs zustimmen. Aber ich wollte dir auf jeden Fall widersprechen, weil also Lenin redet von Imperialismus als Weltsystem, aber Lenin redet auch von dieser, also er sagt auch konkret, er sagt auch konkret, was sind die imperialistischen Länder seiner Meinung nach, wo Russland quasi das schwächste Glied der imperialistischen Kette oder so nennt er das, also er macht schon eine konkrete Charakterisierung und ich glaube, das ist wichtig, also es geht nicht darum, den Stempel aufzudrücken, da würde ich Inga total zustimmen, das ist, glaube ich, wichtig, deswegen ist die Debatte zum Beispiel, ich will jetzt nicht genau in die Tiefe eingehen, es gibt zum Beispiel Widersprüche, wie stark ist jetzt ökonomisch Russland, das ist ein klassischer Imperialismus, es agiert militärisch auf jeden Fall imperialistisch, aber ich glaube nicht, dass es eine klassische imperialistische Macht ist in der Form, aber es ist konkret wichtig, um zu gucken, wie wir uns gegen in Fällen von gewissen Kriegen oder sowas äußern, also wenn man keine Unterscheidung macht, zwischen wie das eine Land und das andere Land ist, dann wenn dann irgendwie die USA, keine Ahnung, Deutschland greift jetzt wieder Polen an oder so, wie schon ein paar Mal geschehen ist, und dann sagst du, ja, keine Ahnung, ist ja beides klar, es sind ja beides kapitalistische Staaten. Und also ich glaube, das verkennt quasi, ja, ich weiß, aber wenn du quasi nicht einen Begriff hast oder eine Debatte darüber, was quasi qualitativ die Macht von einem Land ausmacht und worin diese im Verhältnis zu anderen Staaten besteht, dann fällt man, finde ich, total leicht in so einen Relativismus, wo jedes Land irgendwie doof ist und du gar nicht konkret sehen kannst, wo quasi die Zentren der kapitalistischen Macht gerade bekämpft werden. Genau, ich weiß nicht, ob das ganz klar war. Sorry, es ist auch schon spät, aber genau, das wollte ich so sagen. Ich glaube, es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, ohne etwas direkten Stempel aufzudrücken, aber um eine konkrete Analyse von Konflikten zwischen Staaten zu haben, die sehr wohl relevant sind, ohne dass man irgendwie ein Land dann auswählen muss und das irgendwie unkritisch verteidigen muss. Also das würde ich auch nicht sagen. Also ich bin kein Fan von den Linken, die jetzt nur weil, keine Ahnung, der Iran gegen den Westen ist, jetzt Fans Ayatollahs sind, finde ich auch Quatsch, aber es ist trotzdem wichtig an Analyse. So, genau. Okay, also nur, dass ihr Bescheid wisst, weil wir jetzt ja ein bisschen verspätet angefangen haben, wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen machen, damit wir auch genug Fragen dran nehmen können. Also wir machen noch ungefähr eine halbe Stunde bis 9:30 und dann ist auch quasi Deckel drauf. Genau, ich weiß nicht mehr genau, wer sich noch gemeldet hatte. Okay, dann gerne hier und danach da. Okay, danke auch nochmal fürs Panel. Ich fand es auch für den Teil, wo ich dabei war, sehr cool. Ich habe euren Namen nicht bekommen, mit der dunklen Brille. Es gab vorher so einen Moment in der Debatte, wo du über die Maidan-Bewegung geredet hast und über die Ukraine oder zumindest die BürgerInnen in der Ukraine, die einen demokratischen Rennstaat in dem Sinne vor Einflüssen von einem weniger demokratischeren oder mehr imperialistischeren, das alles in Anführungszeichen, Russland verteidigen oder verteidigen wollen. In dem Sinne, was mich jetzt nochmal interessiert, und ich weiß, dazu gab es auch nochmal ein anderes Panel zum Begriff der Demokratie, das war so ein bisschen wie du, aber auch die anderen des Panels das einordnen würden im Verhältnis von diesen Gegenbewegungen, anti-imperialistischen Bewegungen. Ich meine, da fällt mir die Ukraine als bestes Beispiel ein, wo Leute wirklich sagen, okay, wir wollen nach westlichem Vorbild, wir wollen gar nicht zur EU gehören, wir wollen Demokratie, wir wollen freiheitliche Rechte und deswegen, keine Ahnung, ziehen wir jetzt ins Feld und kämpfen gegen Russland und zumindest so wird es hier bei uns geframed. So ganz harte Perspektive von der Front habe ich jetzt nicht, wie so Leute da zur Waffe greifen. Wie das, keine Ahnung, in Fällen von Sudan oder Kongo ist, wo es auch wirtschaftlich viel existenzieller ist, habe ich nicht genau. Ich musste auch an so Studierendenproteste in Serbien denken und so weiter und so fort. Ja, mich würde einfach interessieren, wie ihr das so einschätzt. Weil die Leute, das wurde auch, glaube ich, von einem anderen Mitglied des Panels gesagt, ziehen ja nicht ins Feld und sagen, wir bekämpfen jetzt diese imperialistische Aggression, weil wir gerne im Schluss konsequenten Schritt die klassenlose Gesellschaft haben wollen, sondern, keine Ahnung, im Falle der Ukraine sagen sie, nee, wir wollen Demokratie. Und da hast du eben gesagt, ja, dann ist die Ukraine das demokratischere Land und deswegen bist du der Meinung, dass sie dann sich gegen Russland verteidigen sollte mit entsprechenden Waffen, Personen. Und da einfach dieses Verhältnis zwischen dann doch den Ausblick auf Revolution, ausgehend von dem Verhältnis, dass Leute halt für Demokratie kämpfen, gegen vermeintlich oder wirklich imperialistische Aggression, einfach das ein bisschen zu erläutern. Fände ich cool. Und da können die anderen auch darauf reagieren, weil ich glaube, da gibt es so ein bisschen Zwist in den Analysen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich glaube, also ich stimme dir zu, also natürlich ist es so, dass die Leute, die für Demokratie kämpfen, jetzt nicht sagen, wir kämpfen für den Sozialismus, sondern wir kämpfen für Demokratie. So. Die Frage, die man sich dann stellen muss, also erstmal ist man intrinsisch dafür, also das will ich nämlich auch sagen, ich bin auch einfach für die Demokratie und gegen den Despotismus, so an sich erstmal auch. Gleichzeitig behalte ich das aber auch für einen taktischen Schritt in Richtung Sozialismus. Wenn du Demokratie sagst, was ich... Okay, genau. Also, was ich damit meine? Ich meine halt nicht nur das Mehrheitsprinzip, sondern ich meine bestimmte Grundsätze, die in der Aufklärung etabliert wurden von beispielsweise Gewaltenteilung. Ja? Von so etwas wie in den USA, in das Habeas Corpus. Also du kannst nicht jemanden festnehmen, ohne dass du einen richterlichen Beschluss dafür hast oder irgendwie einen anderen gesetzlich geregelten Grund. So, du hast so etwas wie die Unabhängigkeit von den Gerichten. Ja? Also ob die Gerichte einfach nur Organe der Exekutive sind insgeheim oder sogar offen oder ob sie unabhängig sind. Es gibt Fragen von Meinungsfreiheit, es gibt Fragen von sozusagen dem ganzen Gesellschaftsbild und so. Also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt selbst das heutige Deutschland oder die USA, was jetzt wirklich nicht super freiheitliche Systeme sind nach den Maßstäben, die ich anlegen würde, ist zumindest klar, dass ich hier eine Gewerkschaft gründen kann beispielsweise. Ohne dass ich massiven Repressionen ausgesetzt bin, wie das in vielen anderen Ländern der Fall wäre. Das heißt, es geht eben darum, dass bestimmte grundlegende Freiheitsrechte, die in der Aufklärung bereits erdacht wurden, oder eigentlich schon vorher, teilweise auch im alten Rom und in Karthago und so, gab es diese Institutionen, also die gab es auch immer wieder, auch bei den Irokesen gab es bestimmte Grundsätze, die amerikanischen Founding Fathers aber nochmal haben. Aber es sind halt Werte der Aufklärung über Gewaltenteilung, unabhängige Gerichte und so weiter, die noch zusätzlich zur Mehrheitsabstimmung dazugehören. Und ich denke, dass die Studentenproteste und überhaupt die generellen Proteste in Serbien sind ein sehr gutes Beispiel und der Maidan ist halt auch ein sehr gutes Beispiel. Es gibt es aber überall auf der Welt. Und ich kann einfach nicht behaupten, dass ich alle diese Kämpfe kenne, aber ich denke, die Linke muss sie erstmal generell unterstützen. So. Und ich will auch nicht zum Beispiel sagen, ja, ich bin jetzt deswegen, weil in Ukraine, ich auf der westlichen Seite bin für alles, was die USA machen. Also wenn es jetzt eine Bewegung gäbe und die USA würden die unterdrücken, so wie Russland zum Beispiel mit dem Assad-Regime paktiert hat, dann wäre ich natürlich auch dagegen. Also wir müssen aber auf der Seite derjenigen sein, die zumindest das Erbe der bürgerlichen Revolution hochhalten, weil das der Schritt ist zur dialektischen Aufhebung des Kapitalverhältnisses. So, das ist grundsätzlich eigentlich der Punkt, den ich vertreten möchte. Und genau, es geht halt nicht nur um das Mehrheitsprinzip, sondern um ganz substanzielle Dinge. Noch bevor das kurz kommt, Also die Tatsache übrigens, dass in der Ukraine jetzt Wahlen ausgesetzt sind und bestimmte Grundrechte suspendiert werden, ist, wenn man sich das historisch ansieht, ein komplett normaler Kriegsakt. Also das Ding ist halt, dass in Russland diese ganzen Prozesse schon längst stattgefunden haben. So, während quasi in einem Krieg eigentlich jedes bürgerliche Land, also auch in den USA, wenn man sich anguckt, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, gibt es bestimmte Einschränkungen, die vorgenommen werden. Der Unterschied ist eben, ob man das als Normalzustand deklariert und sagt, so hat unser Staat zu funktionieren, oder ob man bestimmte Kriegsmaßnahmen einfach durchführt. Das muss ich nur sagen, weil immer dieses Argument kommt und das eigentlich ziemlich seltsames Argument ist, das übrigens Trotzki auch sehr gut widerlegt in einer seiner Schriften zur Pressefreiheit. In Mexiko werden dort irgendwelche, also wollen die Linken irgendwelche Rechten canceln, also sie wollen das Newspaper von denen verbieten, und Trotzki schreibt dann halt so, nein, nein, wir sind für die komplette Meinungsfreiheit und ihr könnt mir nicht sagen, so, du hast es im Bürgerkrieg gemacht, weil es so halt ein Krieg. So, also das ist basically die Argumentation, das würde ich nur noch kurz dazu sagen. Ja, also genau, zu dem Punkt der Ukraine nur in Kürze, weil ich glaube, genau, gibt es ganz viele Debatten, die man nachlesen kann, etc. Ich glaube, also wenn es um persönliche Sympathie geht, bin ich natürlich, also ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie ein Empathieverständnis hat, kann sehen, dass diese Invasion irgendwie nichts Gutes ist, und ich glaube, auch als Marxistinnen geht es irgendwie darum, diese Invasion abzulehnen, aber das Problem ist, es geht ja nicht einfach nur um Ukraine versus Russland und Demokratie versus Autoritarismus. Ich glaube, das ist eine Lüge des Westens, die sich ganz gut erzählt wurde die letzten Jahrzehnte, aber auch immer weniger attraktiv wird, sondern es geht konkret auch um westliche Interessen der Europas und der USA in der Ukraine. Deswegen ist es ein bisschen komplexer, und ich glaube, es ist ein großes Problem, und genau, Maidan, es gibt auch diese ganzen anderen, ne, farbenen Revolutionen in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, eine der Tragiken, die existieren, ist zum Beispiel David Harvey hat das geschrieben in seiner Analyse des Neoliberalismus, weil er zum Beispiel sagt, naja, eigentlich, also Freiheit wurde jetzt, ist ein bürgerlicher Begriff geworden, der bürgerlich konnotiert ist, und das ist eigentlich eine Tragik, dass es dazu kommen musste und dass quasi diese Bewegungen, die für demokratische Rechte einstehen, so von bürgerlichen kapitalistischen Führungen so kooptiert wurden. Ich glaube, das ist etwas, was man, genau, also ganz grundlegend, worüber man nachdenken und was man bekämpfen muss. Ich wollte ganz konkret über Demokratie, also genau, ich wollte nur ganz kurz sagen, was Demokratie angeht, eine der Sachen, genau, die Analyse der Gewaltenteilung und so weiter, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber was für uns, glaube ich, als KommunistInnen wichtig sein muss, ist, dass das parlamentarisch-bürgerliche System bringt ArbeiterInnen dazu und die unterdrückte und ausgebeutete Bevölkerung dazu zu denken, dass sie irgendwie ein Mitspracherecht hätten, und dieses Mitspracherecht haben sie aber gar nicht, und quasi richtige Demokratie bedeutet, hat einen anderen Klasseninhalt, und Demokratie ist kein Begriff, der jenseits der konkreten Formation des Staates irgendwie liegt, sondern meiner Meinung nach muss Demokratie neu besetzt werden im Sinne von Demokratie der ArbeiterInnen, Demokratie der Unterdrückten. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel lernen, in unseren Kämpfen demokratisch zu agieren. Also das bedeutet beispielsweise, dass ein Streik nicht einfach von oben diktiert wird, oder dass eine studentische Bewegung hier an der Uni oder so nicht einfach random Entscheidungen trifft, sondern dass diese demokratisch abgestimmt werden in Streikversammlungen, und dass quasi diese demokratische Tradition, die revolutionäre Bewegung lange hatte, die sich eben in den Sowjets, aber auch in den Räten in der Novemberrepublik etc. gezeigt hat, dass das wiederbelebt wird. Ich glaube, es braucht ein grundlegend anderes, eine andere Konnotation des Demokratiebegriffs, für die wir kämpfen müssen, auch ganz konkret in der Praxis. Ich würde meine Antwort gerne noch einmal Bezug nehmen auf den vorletzten Beitrag von Andres, denn die Frage nach dem Krieg und wie bewertet man das, ist, also da hat Lenin übrigens drüber geschrieben, und nicht nur zum Weltsystem und zum höchsten Stadium, sondern dass der nationale Krieg einer unterdrückten Nation gegen eine imperialistische Besatzung und Unterdrückung gerechtfertigt ist, hat er da ganz klar gemacht. Und wenn das Proletariat darin die Führung gewinnt, kann das auch ein Beitrag zur proletarischen Weltrevolution sein. Und jetzt spezifisch zum Maidan und den Ausführungen von Dennis dazu. Also die Aufklärung ist vorbei. Ja? Und die proletarische Revolution ist auch nicht, wie er im Laufe des Abends schon mal gesagt hat, eine Vervollkommnung des Republikanismus. Die Bourgeoisie war revolutionär während der Epoche der Aufklärung und wurde 1871 bis 1917 reaktionär. Und ihre Theorie ist auch reaktionär, weil sie entweder offen die bürgerliche Gesellschaft verteidigt oder veraltet ist und einer vergangenen Epoche der Revolution angehört, die vorbei ist. Und die Behauptung, dass der Maidan eine demokratische Bewegung sei, also mindestens die militärische Führung war faschistisch, und der erste Eingriff, ja, ich verurteile die Invasion Russlands, weil es eine imperialistische Besatzung ist, aber der erste Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der ukrainischen Nation war der von Westen organisierte Putsch gegen Janukowitsch, weil er sich getraut hat, nachdem er einen schlechten Deal von der Europäischen Union bekommen hat, nochmal bei Putin zu fragen, ob er ihm einen besseren Deal anbietet. Ja? Er hat das gemacht, was Erdogan manchmal erfolgreich tut, hat er sich auch getraut und ist auf die Fresse geflogen damit. Und dann ist die Frage im Ukraine-Krieg, was ist da das Hauptsächliche? Ist es in der Hauptsache die gerechtfertigte Rebellion einer unterdrückten Nation gegen ihre Besatzung? Oder ist es in der Hauptsache ein massives, also massenhaftes Abschlachten der ukrainischen Bevölkerung, damit der russische, nicht der russische Imperialismus, sondern der westliche Imperialismus die Ukraine kontrolliert? Und ich würde sagen, was die Hauptsache im Krieg ist, hat sich im Zuge des Krieges auch geändert. Ja? Also die machen einen mit Material aus dem Westen ermöglichten Stellungskrieg, was so ungefähr den höchsten Blutzoll herbeiführt, den ein Krieg so haben kann. Der Verteidigungsminister, den sie den Schlechter genannt haben, haben sie abberufen, Sie haben den Verteidigungsminister, den sie vorher als General den Schlechter genannt haben, haben sie zum Verteidigungsminister gemacht, damit er das umso konsequenter durchführt. Ja? Die Hauptsache dieses Krieges ist aktuell nicht die Rebellion in einer unterdrückten Nation gegen Besatzung, sondern massenhaftes Sterben, wo die Bevölkerung auch keinen Bock mehr drauf hat. Ich denke, auch wenn man den Euromaidan also nennt, der sicherlich seine Gründe hatte, also es ist nicht von außen orchestriert, wie das manche bornierten Antiimperialismen dann, also nein, in jeder Gesellschaft gibt es Gründe, warum es Revolten gibt, aber es war eine spezifische Revolte. Die Ukraine hat zwei Oligarchien, die eine ist agrarisch, die hätte profitiert von einem EU-Assoziierungsabkommen, die wollten Agrarüberschüsse nach Europa exportieren. Und die waren verbündet mit den Professional Middle Classes in den westlichen Teilen der Ukraine, die gut ausgebildet, englischsprachig sind, Gelder von westlichen NGOs bekommen und davon profitiert hätten, einfach von ihrer Qualifizierung der wahren Arbeitskraft, Arbeitnehmerfreizügigkeit mit der Europäischen Union zu genießen. Ne? Also das sind immer die Träger der pro-westlichen, die Europafähnchen wehenden Leute. Aber das sind ja nicht die einzigen. Also Rebecca Harms hat mal so schön gesagt, ich habe mit den Ukrainern gesprochen, was die wollen die Freiheit. Und dann hat Jörg Waborowski, auch nicht gern gelitten, aber der ist wenigstens Osteuropa-Historiker, dann gesagt, ach, sie haben mit allen gesprochen, sie sprechen also ukrainisch und russisch. Ich dachte, ich spreche nicht ukrainisch und russisch. Ach so, mit wem haben sie denn dann eigentlich gesprochen? Nicht gesprochen natürlich mit dem östlichen Teil der Bevölkerung, der Interesse daran hatte, die Oligarchie im Osten ist Schwerindustrie, Montan, also Stahlverarbeitung, die wären durch die EU-Assoziierungsabkommen pleite gegangen. Die hätten einfach gegen ThyssenKrupp und so weiter nicht konkurrieren können, also orientierten sie sich nach Osten. Verbunden mit der Industriearbeiterklasse, die auch nicht davon profitiert hätte, im Osten jetzt Teil der Europäischen Union zu werden. Das heißt, das Land, das ist das, was Gysi noch begriff 2014, das Land wurde zerrissen durch die Ansprüche, die von West und von Ost gestellt wurden. Und das Beste, was der ukrainischen Bevölkerung hätte passieren können, wäre eine Neutralität und nicht dieser Krieg, den du beschrieben hast. Und faktisch, wenn man sagt, ich bin solidarisch mit der Ukraine, also ne, sagst du, Dennis, du bist gerade solidarisch mit dem ukrainischen Staat, der sein Gewaltmonopol nutzt, die Arbeiterklasse der Ukraine gegen ihren Willen zwangs zu rekrutieren. Also, es gibt ein Programm der ukrainischen Regierung, finanziert vom Westen, dass mit dem du dich für ein Jahr verpflichtest, du kriegst einen 10-Jahres-Lohn, du kriegst einen zinsfreien Baukredit und du kriegst ein gebührenfreies Studium. Selbst diese Anreize haben die 18- bis 24-Jährigen in 3 Monaten nur 400 Leute angenommen. Die ukrainische Arbeiterklasse hat diesen Krieg beendet. Und wenn du solidarisch sein willst mit den ukrainischen Menschen, dann autorisiere nicht deinen imperialistischen Staat, der seine eigenen Interessen in der Ukraine hat, einen anderen oligarchisch-kapitalistischen Staat dazu, sein Gewaltmonopol zu nutzen gegen seine Arbeiterklasse. Das ist das Erste. Du kannst gleich nochmal... Also, und dann, ich glaube, Dennis, dein Problem ist, dass du Demokratie als Zustand begreifst. So, und wir sehen erstmal, also Gewerkschaftsgründen in den USA ist schon schwierig. In fast allen Staaten, die republikanisch regiert werden, gelten Right-to-Work-Gesetze. Also kannst du im Prinzip faktisch keine Gewerkschaft gründen. Und wie das jetzt mit den Gerichten ist, das sehen wir auch gerade. Aber das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube, was in der Arbeiterbewegung war es immer klar, also oder der Unterschied zwischen Marx' Haltung zum Krieg war, Marx hatte eine Vorstellung vom Krieg, die wie Jena, Auerstedt und Königgrätz ist. Also irgendwie eine Entscheidungsschlacht zwischen 15.000 Soldaten und dann ist die Weltgeschichte nach vorne bewegt. Was Engels begriff, und Engels wurde ja nicht ohne Grund der General genannt, die Entwicklung der Kriegstechnologie. Er hat seine Revolutionstheorie geändert, weil er wusste, wie die Kriegswaffen dann auch gegen das eigene Volk eingesetzt werden würden und was das für Aufstände nach 1789, Vorbild 1848, Vorbild bedeuten würde. Seitdem war im marxistischen Flügel der Arbeiterbewegung völlig klar, wir müssen diesen Krieg verhindern. Also Zetkin, Luxemburg, Engels, alle wollen den imperialistischen Weltkrieg verhindern. Es ist Bernstein, der sagt, aber es gibt ja unser westliches, gutes oder europäisches Land, wir sind zivilisatorisch besser, deswegen dürfen wir auch kolonialisieren. Weil das ist nämlich auch der Punkt. Also der Imperialismus hat nach innen die bürgerliche Demokratie so beschränkt, wie sie ist. Aber als Imperialismus hat er die Herrenrassendemokratie, wie Domenico Losurdo das nennt, gegenüber den Kolonialbevölkerungen. Na, und das blendest du halt aus. Und da muss man dazu sagen, also wenn du es ernst meinst mit, du willst eine Demokratisierung in Russland oder in China, du willst bessere Verhältnisse für die Menschen in Russland und China, dann musst du Entspannungspolitiker sein und nicht an der Seite deines Imperialismus stehen. In Russland wären, ein Grund für den Krieg ist die Stabilisierung der Herrschaft nach innen. Russland hat seine Diversifizierungsstrategie für die Ökonomie verschissen, also dass die beruhte im Prinzip die alte Sowjetunion auf Überschüssen von fossilen Energien. Ne? Das ist gescheitert, weil die Rohstoffpreise dann in den Keller gingen, dann musste Russland neoliberale Reformen durchführen. Also das Renteneintrittsalter wurde für Frauen von 50 auf 55 und für Männer von 55 auf 60 erhöht. 80% der Bevölkerung waren dagegen. Massive Proteste, getragen von der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation. Gleichzeitig tragen 80% der Bevölkerung diesen Krieg. Also tragen die Wahrnehmung, dass der Westen Russland eingekreist hat, mit. Das heißt, der Krieg nach außen ist auch eine Stabilisierung. Wenn du Putin loswerden willst, musst du entspannen, dann können sich die inneren Widersprüche entfalten. Noch ein Beispiel mit China. Alles, was autoritär ist, erstmal, also eine neue Blockkonfrontation macht alle Staaten nationalistischer, militaristischer, rassistischer und autoritärer, antidemokratischer. Das ist, glaube ich, Fakt. So, das sehen wir mit der inneren Zeitenwende, die wir gerade hier in Deutschland haben. Aber wir tragen sogar eine Verantwortung für Xinjiang, also die Uiguren. Und das, also alle Sinologen sagen, es gibt eine Versicherheitlichung in China seit dem Libyen-Krieg, seitdem es die Regime-Change-Operation mit der sogenannten Schutzverantwortung gibt. Ne, man hat dort Angst, man hat aber auch in Georgien, man hat in vielen Ländern der Welt Angst, dass es diese Regime-Change-Operation gibt durch die sogenannten inneren Agenten. Das sorgt aber dafür, dass dort autoritäre Kräfte gestärkt werden. Also Xinjiang beispielsweise mit den Uiguren, das war erst Teil des Kulturministeriums, nämlich eine Frage, wie können wir die Minderheiten, die tendenziell ärmer sind, die potenziell unsere Harmonie, so der Ethnien und die soziale Harmonie, konfuzianisch gedacht, stören, wie können wir die integrieren? Das war eine sozialpolitische Frage und eine kulturpolitische Anerkennungsfrage. Und die in dem Maße, wie der Westen China mit Regime Change droht, umso mehr wanderte die Uigurenfrage vom Kulturministerium zum Innenministerium, wurde dazu einer polizeilichen Frage. Also auch hier, wir tragen mit unserem Imperialismus dazu bei, dass die Länder, die wir als Autokratien bezeichnen, autokratischer werden. Ganz kurze Replik und dann haben wir die nächste Frage. Okay, ich würde auf eine Sache, glaube ich, das ist am wichtigsten einzugehen, also die Frage quasi des Willens der ukrainischen Bevölkerung in Bezug auf diesen Krieg. Ich meine, es gab dazu immer wieder Umfragen und es ist ziemlich klar, die Leute wollen auf jeden Fall, dass ihr Land unabhängig ist und die wollen auch den Widerstand fortsetzen, bis irgendeine Art von akzeptabler Lösung vorgeschlagen wird. Jetzt zu dem Punkt, kann man sich doch frei wegmelden. Das ist, was ich ganz kurz, nie so war. Also ich war übrigens ja auch dort, ich habe auch im Osten mit den Leuten geredet, auf Russisch. So, also die Leute im Osten sind mittlerweile auf jeden Fall alle so pro-ukrainisch patriotisch. Ich will auch nicht sagen, dass es unbedingt von Anfang an so seit 2014 so ist. Jetzt ist es auf jeden Fall so. Zum Thema, kann man sich da freiwillig melden? Also so war es halt nie. Die Leute, ich bin auch dafür, dass alle Leute die WG aufräumen oder dass alle Leute, ja, oder die Kapitalisten sind sicher auch dafür, dass insgesamt Menschen Steuern zahlen. Man will es halt selbst nicht machen. Also ich meine, das ist doch komplett klar, oder? Dass das Beste ist, halt ein Trittbrettfahrer zu sein und zu vertreten. Ich will halt, dass meine Freiheit verteidigt wird und die Leute sind auch dafür, dass das getan wird. Die wollen halt nur individuell das nicht machen. Das ist komplett normal. In allen Kriegen, wo die irgendwie groß waren, wurden die Leute zwangsrekrutiert. In den Napoleonischen Kriegen, im Zweiten Weltkrieg, die ganzen Ami- und Sowjetsoldaten, die waren nicht aus Patriotismus da, sondern die wurden gezwungen. So, die amerikanischen Bürgerkriegssoldaten, also es gab immer ein Einziehen quasi. Das ist komplett rabulistisch letztendlich. Die Tatsache, dass es eben einen Draft gibt in der Ukraine, als Argument dafür zu bringen, dass die Bevölkerung deshalb keine Freiheit verdient hat. Das ist einfach die Norm. Okay, ihr könnt sonst gleich nochmal was dazu sagen. Da hinten. Ja, vielen Dank fürs Podium. Es kam jetzt ein paar Mal auf, dass der Begriff des Imperialismus bzw. des Anti-Imperialismus sehr unklar ist, dass es auf der Linken viel Streitigkeiten gibt. Inga, du, so wie ich es verstanden habe, hast du sogar ein Buch darüber geschrieben. Was glauben denn die vier Diskutanten, was der spezifische Beitrag der Antideutschen war in der Reflexion auf den Begriff des Imperialismus bzw. vor allem des Anti-Imperialismus? Und falls euch das nichts sagt oder falls ein bisschen zu vage ist, welche Bedeutung hat es, dass die Sowjetunion nicht mehr existiert für den Antiimperialismus? Und was ist das Verhältnis zwischen Antiimperialismus und Antifaschismus? Also kurz als kleine Anekdote dazu. Hitler war gegen den Versailler Vertrag aus antiimperialistischen Gründen. Und zwar auch aus spezifisch nichtbürgerlichen antiimperialistischen Gründen. Also er hat auch den Imperialismus als Weltsystem verstanden und als auf ökonomisch basierend und so weiter. Und die Dritte Internationale hat durchaus mit den Faschisten Ende der 20er kooperiert, um antiimperialistische Politik zu machen. Also, genau. Was ist der Beitrag der Antideutschen, positiv oder negativ? Und dann, was ist die Bedeutung der Absenz der Sowjetunion? Und was ist das Verhältnis von Antiimperialismus und Antifaschismus? Ja, ich kann es versuchen, ein bisschen lange Frage. Ich würde mich kurz halten. Der Beitrag von Antideutschen Linken absolut gar nichts. Genau, also ich glaube nicht. Also genau, Antideutsche sind pro Siedlerkolonialismus, lehnen quasi Arbeiterbewegungen als Subjekt ab in dieser Form und genau, also ich, ja, eigentlich nichts. Ich glaube aber die Frage zur UdSSR und zu Antiimperialismus und Antifaschismus, die finde ich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, eine der negativen Errungenschaften in Teilen der Linken ist, dass gerade in den Moskau-Treuen und auch, ja, ich glaube, in maoistischen Teilen ist es vielleicht ein bisschen schwächer, weiß ich nicht so gut. Aber auf jeden Fall eine der Ideen, die oft noch da hängt, ist, dass man sich quasi in einem internationalen Konflikt, dass man sich eine Seite aussuchen muss und dass man die dann total vehement verteidigen muss. Und das sieht man in dieser Russland-Romantik, die viele Altlinke haben, so, was, glaube ich, ein sehr großes Problem ist. Man sieht das aber auch in Positionen wie deiner, Dennis, dass man sich dann das andere Lager raussucht, wenn man das besser findet. Genau, also dieser Kampismus, dass man sich quasi ein Camp raus, also ein Lager aussucht und das dann als irgendwie das progressivere verteidigt und dass man quasi nicht für einen Internationalismus von unten einsteht. Das ist, glaube ich, eine der großen negativen Errungenschaften. Andererseits natürlich der Vorteil, also das also es gab auch, also ich würde sagen quasi, also ich würde immer noch, also ich, so alt bin ich nicht, aber ich würde sagen quasi, die Sowjetunion war durchaus eine große Errungenschaft in vieler Hinsicht, trotz ihrer bürokratischen Degeneration ja schon. Aber eine der Vorteile, glaube ich, den Linke vielleicht damals hatten, also ich, keine Ahnung, ne, ich bin noch nicht so lange aktiv, aber war zu sagen, also man hatte wenigstens einen konkreten Referenzpunkt und es waren nicht zwei kapitalistische Lager, die sich miteinander bekriegt haben, sondern es waren zwei unterschiedliche wirtschaftliche Systeme. Genau, es ist einfach eine grundlegend andere Situation, nur, sorry, in der Kürze. Aber zu Antifaschismus und Antiimperialismus, da würde ich sagen, das sieht man zum Beispiel viel in aktuellen Bewegungen, beispielsweise in der Palästina-Bewegung wird oft gesagt, Israel ist faschistisch. Und klar, es gibt faschistische Kräfte in Israel. Aber eigentlich hat ja der Faschismus die Methoden des Kolonialismus übernommen und nicht andersrum. Also der Faschismus übernimmt quasi die Methoden des Konzentrationslagers, was Deutschland zum Beispiel zuerst in Namibia angewendet hat. Und wendet sie dann auf die jüdische Bevölkerung, andere Bevölkerungsteile an. Also ich glaube, quasi diese Verschränkung von Faschismus und Imperialismus, Lenin und Trotzki schreibt ja auch darüber, und der klassische Marxismus hat sich auch damit sehr viel beschäftigt, zu sagen quasi, naja, der Faschismus ist quasi diese degenerierteste Phase des Imperialismus, der quasi in anderen Teilen der Welt eh schon seine ganze Scheiße gezeigt hat, die er produziert hat und sie jetzt auch im Inneren anwendet. Und ich glaube, quasi diese Verschränkung zwischen Innen- und Außenpolitik, die muss da mitgedacht werden, weil sonst, genau, wenn man hier nur, wenn man hier gegen Faschismus ist und dann quasi koloniale Projekte auf einem anderen Teil der Welt unterstützt, dann ist halt dann Antifaschismus halt nichts wert. So, ne? Und ich glaube, das kann man halt leider noch Teile der deutschen Linken immer noch nicht verstanden. Okay, ich würde mit der Sowjetunion anfangen. Das passt auch zu ein paar Sachen, die wir vorher diskutiert haben, weil ich glaube, das ist gut, das zu wissen. Also erstmal, was richtig ist, und das wurde vorhin auch schon erwähnt, die Sowjetunion war ein bäuerliches Land. Also es war nicht das, was Marx vorausgesagt hat, so Industrienation mit hochentwickelten Produktivkräften, sondern das war ein Land, das großteils bäuerlich war. Die Unterstützer der Bolschewiki waren aber eigentlich kaum bäuerlich. Also das hat man auch im Wahlergebnis gesehen, so die bäuerlichen Massen haben höchstens die Sozialrevolutionäre unterstützt, aber nicht die Bolschewiki. Die Machtbasis von denen war das städtische Proletariat, weswegen sie auch keine Wahlen gewinnen konnten. Aber was übrigens nicht heißt, dass ich dagegen bin, was Lenin trotzdem gemacht hat. Ich finde das genau richtig, aber es ist nur klar, die hatten nicht die Basis bei den Bauern, so das gab es nicht. Marx' Position zu den Bauern war übrigens sehr negativ. Also das sehen wir einerseits diesen Aussprüche, ich glaube, das war bei Engels mit der Idiotie des Landlebens. Das ist auch konkret gemeint, also Idiotie im altgriechischen Sinne, als die Abwesenheit einer politischen Strukturiertheit quasi. Marx macht das auch im 18. Brumaire klar, wo er die Bauern Frankreichs als Sack Kartoffeln bezeichnet. Also das heißt, hier genau geht es eben wieder um das, was ich vorhin meinte, die Masse, es geht nicht um eine undifferenzierte Masse, sondern gerade bei der Überwindung des Kapitalismus geht es um ein strukturiertes Proletariat, das sich in Gewerkschaften und anderen Vorfeldorganisationen quasi schon strukturiert hat. Und die Bauern sind aber eben gerade für Marx diese undifferenzierte Masse, und das ist auch sehr schwer, sozialistische Politik durchzuführen in einem bäuerlichen Land, weil da einfach man keine Massenbasis hat. Das wussten aber Lenin und Trotzki. Lenin und Trotzki hatten nie das Ziel, eine Revolution in einem unterentwickelten Land anzuführen und dann Sozialismus in einem Land aufzubauen. Die Idee war quasi, dadurch die deutsche Revolution zu unterstützen. Es ging denen die ganze Zeit darum, dass die Revolution, so wie von Marx vorhergesehen, in Westeuropa stattfindet, in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien und dann eben Russland aber nicht mehr als reaktionäre Macht der Revolution in den Rücken fallen kann, weil die Bolschewiki das Land übernommen haben. In dem Moment, wo klar war, dass die westeuropäische Revolution nicht stattfinden wird, war das Projekt der Sowjetunion gescheitert. So, auch in der Sicht von Lenin und Trotzki. Dass also dann am Ende so Stalin gekommen ist und seinen Bullshit durchgezogen hat, also das war eigentlich schon da war es eigentlich sowieso schon vorbei. Also das heißt, es wäre wahrscheinlich nicht so schlimm geworden, wenn nicht so jemand das geteilt hätte, aber im Endeffekt so das grundsätzliche Problem war einfach, dass die Weltrevolution 1918, 1919 gescheitert ist in Deutschland. Insofern ist das Scheitern der Sowjetunion erstmal etwas Positives, weil es das Ende ist von einem Überbleibsel eines Scheiterns der Weltrevolution, von einem diktatorischen System, das nicht mal die basic bürgerlichen Freiheiten hochhält, die man im Westen zumindest noch genießen kann. Okay, das dazu. Antideutsche. Also ich glaube, die Antideutschen haben schon viele gute Sachen gemacht, also ideologiekritisch und so. Also die Antideutschen haben zum Beispiel aufgezeigt, was, wie oft völkische Gedanken in diesen antiimperialistischen unterdrückte Völkerideen drinstecken, wie oft darin auch antiwestliche, antiaufklärerische, antimoderne Ressentiments stecken. Die Antideutschen sind aber, und ich glaube in der Platypus Review gab es mal diesen Artikel darüber, und ich stimme dem eigentlich zu, das Problem mit den Antideutschen ist, die Antideutschen sind auf eine gewisse Weise auch noch Maoisten. Also in dem Sinne, dass auch sie quasi hin und her lavieren zwischen einer Massenlinie und einer Randgruppentheorie und es nicht schaffen, einen Begriff von Proletariat zu entwickeln, wie Marx ihn in seinen Schriften entwickelt. So, und das ist die inhärente Limitation der Antideutschen. Deshalb denke ich, sind sie als linke Bewegung gescheitert. Sie waren gutes Korrektiv für bestimmte Verfehlungen in der antiimperialistischen Linken, aber die Antideutschen sind trotzdem keine richtigen Marxisten, weil sie die Theorie des Proletariats und der Selbstorganisation der Arbeiterklasse, weil sie das einfach nicht verstanden haben. So. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man ansetzen müsste, zurückzugehen zu Marx und zu lesen. Ja. Ich finde es gut, dass Dennis mit seiner Ausführung zur Wehrpflicht und jetzt zur Sowjetunion klargestellt hat, dass nicht Diktatur, nicht Zwang, nicht Gewalt sein Problem ist, sondern wenn das Proletariat Diktatur, Gewalt und Zwang anwendet. Wenn die Bourgeoisie das macht, dann findet ihr das super. Zu der Behauptung, dass Marx die Bauern verachtet hätte, ja, da kann man, wenn man schon nicht das Original bei Marx gelesen hat, kann man die Zusammenfassung des marxischen Denkens von Lenin über Karl Marx lesen, wo er zitiert, dass Marx davon ausgeht, dass die Revolution in Deutschland klappen kann, wenn man die proletarischen Aufstände des Proletariats mit einer Variante des Bauernkrieges kombiniert. Ja? Also er hat wohl durchaus verstanden, dass wenn Bauern existieren, sie auch im Klassenkampf teilnehmen und das Proletariat dazu in der Lage sein muss, sie zu führen, damit ihre Rebellion nicht wie, wie in Frankreich von der Bourgeoisie genutzt wird, sondern der proletarischen Revolution zuträglich ist. Antideutsche sind reaktionäre Chauvinisten. Und das ist das Wichtigste an ihnen. Ja? Antideutsche sind beleidigte Linke, die sagen, ich bin doch so ein toller Revolutionär, aber die Massen, die folgen mir leider nicht. Und dann sind sie beleidigt und machen sich eine Theorie draus, warum die Massen ihnen nicht folgen, um ihre Verachtung zu rationalisieren. Und da kommt dann Verblendungszusammenhang bei raus, da kommt dann raus, was hier Dennis als Kritik am Nationalismus und völkischen Denken adelt, was alles nur dem gekränkten Intellektuellen befriedigen soll, der eigentlich denkt, dass er der neue Lenin wäre. Und diese Verachtung für die Massen ist ihr Ausgangspunkt für alles andere. Von da kommen sie dann auch dazu, zu sagen, dass das Gute am Deutschen oder das Gute an der liberalen Demokratie vom Staat verteidigt werden muss, weil die Massen, die sind so böse und reaktionär, da braucht es das Gewaltmonopol, um die mal ordentlich in Schach zu halten, denn wir wissen ja, wenn die sich bewegen, dann kommt die Reichspogromnacht. Das ist der Kern von deren Denken. Und die vernünftigen Beiträge zur Kritik des notwendig falschen Bewusstseins kamen gerade nicht von den Antideutschen, sondern von dem Teil der deutschen Linken, der sich als antinational begriffen hat und diesen Chauvinismus gegenüber den Massen nicht mitgemacht hat. Ja, also ich fange beim letzten Punkt an. Ich glaube auch, dass man die Antideutschen historisieren muss. Ich glaube, dass sie wie viele andere Formen linken Denkens nach 1991, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Realsozialismus, Verfallsformen linken Denkens sind. Die Wurzeln gehen tiefer, die stecken also im Maoismus tatsächlich drin, also aus dem sich ja sowohl der Avantgardismus, ich teile die Position, es geht um Massenverachtung, also sowohl der Avantgardismus der Antideutschen speist, als auch der Avantgardismus der Grünen. Also nach meinem Dafürhalten sind die Antideutschen die weniger cleveren Grünen, weil Bütikofer und Kretschmann haben daraus halt eine Karriere gemacht und sind da ganz reich mit geworden. Und Leute wie Justus Wertmüller, ich weiß nicht, was er macht, aber ist ja Sozialarbeiter. Ne? Also ich habe darüber einen Text geschrieben, der Freund steht immer im Westen. Da habe ich versucht, auch sozusagen das Problem, das Rätsel zu lösen. Wie kommt es eigentlich, dass Antideutsche erst gegen das Deutschland-Erwachen, wie sie 1990 empfanden, die Muslime geschützt haben mit den Pogromen, die es seinerzeit gegeben hat, und dann plötzlich mit Deutschland gegen Muslime vorgehen nach 9-11, bis sie irgendwann ganz sozusagen im deutschen Staat angekommen sind und heute genau an der ukrainischen Volksbewegung das abfeiern, was sie an den nationalen Befreiungsbewegungen immer kritisiert haben. Ne? Also quasi letzten Endes die Volksbewegung und sich dann noch. Also eigentlich wollen sie das Individuum in seiner, ne, Frankfurter Schule, Adorno, ne, also die Unverletzlichkeit des Individuums muss verteidigt werden, des bürgerlichen Subjekts, und gleichzeitig ist man dafür, den ukrainischen Staat zu autorisieren, mit Gewaltmonopol die Leute zu verheizen. Kleiner Widerspruch, hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass das ist einfach auch eine Verfallsform linken Denkens ist. Aber die nicht beschränkt ist auf die Antideutschen. Also auch im linken, linksliberalen identitätspolitischen Denken sind ähnliche Verfallsprozesse im Gang gewesen. Zur Sowjetunion, also ich teile das, was Dennis zur Historisierung der Sowjetunion gesagt hat, also über die Kräfte, die Bolschewiki getragen haben, bis auch, also dass das Scheitern der Revolution im Westen letztlich das Schicksal der Sowjetunion besiegelt hat und dass die Vorstellung eben war, man ist im Grunde das Zahnrad, das kleine Zahnrad an der imperialistischen Kette, dass das größere Zahnrad in Bewegung setzt. So. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt auch in der Beschäftigung mit der Edition Marxismen, wir können viel mehr aus der Vorkriegsperiode lernen als aus der Zwischenkriegsperiode. Also wir haben viel mehr Fragen, stellen sich uns, die Zetkin und Luxemburg und auch teilweise Kautz, die sich gestellt haben, die Auseinandersetzung um Bernstein, die ist viel aktueller als sehr viel, was im 20. Jahrhundert im marxistischen Denken gedacht worden ist. Das heißt aber nicht, dass es eine interessante Beobachtung ist, dass das aus einer Revolution hervorgegangene China, das ja bis heute von der marxistisch-leninistischen Partei getragen ist, letztlich damit erfolgreich ist, woran die Sowjetunion scheiterte. Im alten Kalten Krieg war es so, dass die Sowjetunion zwar das Space Race irgendwie offen gestalten konnte, ein Gleichgewicht des Schreckens herausbilden konnte, aber im Grunde weder ökonomischen Anschluss finden konnte an die USA, an den Westen, entsprechend auch weniger attraktiv war, Dennis. Also als System, aber die Attraktivität beruht auf Imperialismus und dass sie zugleich auch entsprechend nach innen nicht hegemonial war. Also sie war weder nach außen noch nach innen hegemonial. Sie hatte eine Dissidentenproblematik und eine Fluchtproblematik. Also wenn die DDR die Mauer nicht gebaut hätte, wären ihr die Leute, zumindest die gut ausgebildeten, in den Westen abgehauen wie vor 61, um da besser mehr zu verdienen. Heute haben wir eine umgekehrte Situation. Der Aufstieg Chinas ist eigentlich unvermeidbar, wenn der Westen nicht auf Krieg setzt, auf Konfrontation. Die USA müssen mit Konfrontation China von Europa abspalten und vom globalen Süden. Das gelingt leidlich, gelingt eher nicht. Alle Strategien sind bisher gescheitert. Und China hat keine Dissidentenproblematik und China hat keine also die Mauerproblematik. Ne? Die chinesischen Arbeiter gehen raus und kommen wieder. Ich will damit nicht sagen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen also dem China der sogenannten sozialistischen Marktwirtschaft und der Sowjetunion. Es gibt da Klassenverhältnisse, es gibt Lohnarbeit und so weiter und so fort. Nur aus der Perspektive, die jetzt nicht den Zustand von Demokratie oder was auch immer als Schlüssel nimmt, sondern wo kommt ein Land her und wo geht es hin, ist es nicht uninteressant, weil die Funktion, die die Sowjetunion für Länder, also wenn man nach Tunesien reist, man war auf einer Konferenz zum 100. Geburtstag. Inga, ich will dich mal gerne unterbrechen, aber wir müssen langsam. Zum 100. Geburtstag der Oktoberrevolution und habe dann nochmal festgestellt, also wie anders der Ruf von Lenin da ist, weil Lenin war das Versprechen eines alternativen Modernisierungsweges, alternativ zum westlichen Weg, erst Kapitalismus und dann das Versprechen, das nie eingelöst wird, dass ihr mal so werdet wie im Westen. Dieses Versprechen hat China für den globalen Süden heute. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen und sich dann auch fragen, okay, was hat die Existenz, ein bisschen mit Rosanna Rosanda gedacht, also was hat die Existenz Chinas für die Entwicklungsperspektiven von Demokratie, Sozialismus, einer gerechteren Welt für die Länder im globalen Süden? Das ist offen, auch der ganze Weg Chinas ist offen, aber das war deswegen auch mein Plädoyer für Fehlerfreudigkeit. Also wir wissen, wie vieles nicht funktioniert, wir wissen nicht, wie vieles funktionieren wird, aber wir sollten offen dafür sein. Okay, ich würde wirklich gerne noch Fragen dran nehmen, aber wir müssen Schluss machen leider, weil wir müssen hier um 10 Uhr raus. Deswegen würde ich euch bitten, kurz in 2 Minuten nochmal ein Abschlussstatement zu machen, wo ihr nochmal bestimmte Dinge nochmal ein Fazit ziehen könnt oder auch, falls ihr nochmal was klarer ausdrücken wollt über eure Analyse oder eure politische Schlussfolgerung auch, könnt ihr das jetzt gerne noch machen. Und ich würde tatsächlich sagen, euch bitten, vielleicht jetzt sozusagen, also jetzt an der Stelle nicht mehr so auf geopolitische oder Kriegsdetails von Maidan, China und so. Ich glaube, das hattet ihr schon angesprochen. Vielleicht wirklich nochmal so euren Fazit, auch vielleicht zu den Unterschieden untereinander und zu den politischen Schlussfolgerungen. Ja. Ja, vielen Dank nochmal für die Diskussion und für die Einladung. Ich fand es sehr interessant. Genau, von meiner Seite aus ein paar Kernbotschaften, die ich mitgeben möchte. Und zwar, die Debatte über Imperialismus darf keine Salondebatte bleiben, sondern muss in die Praxis übergehen. Und das bedeutet, dass es konkret darum gehen muss, in Deutschland eine antiimperialistische Kraft aufzubauen. Natürlich auch international, aber das bedeutet konkret in Deutschland auch jetzt gegen die Aufrüstung zu kämpfen und gegen das, was mit der Ausrüstung zusammenhängt, und zwar die Kürzungen beispielsweise, aber auch die innere Militarisierung und der leider wieder wachsende rassistische und sexistische Rechtsruck und insbesondere das deutsche Asylregime. Ansonsten, ich glaube, dass es dafür wichtig ist, auch konkret in der Auseinandersetzung zu gehen mit den Kräften, die verhindern, dass in Deutschland Leute sich mehr und mehr gegen ihren eigenen Imperialismus stellen. Und das ist natürlich in erster Linie der deutsche Staat, aber auch die politischen Kräfte, die zu ihm vermitteln, beispielsweise die Führung des DGB und auch der Linkspartei und natürlich auch der SPD etc. Aber das sind so, glaube ich, die zwei Zentralen, auf die wir Linke hinarbeiten sollten. Und schließlich, genau, also es geht darum, einen revolutionären Antiimperialismus aufzubauen, der nicht irgendwelche Regime abkultet oder sowas, sondern genau auf die Einheit der ArbeiterInnen und Unterdrückten auf der Welt setzt. Auch, ich würde eher sagen, es geht darum, eine Verbindung zu den ArbeiterInnen in China aufzubauen und nicht zur KP China. Aber genau, eine interessante Debatte, die man weiterführen muss. Und genau, deswegen muss man hier anfangen. Und ich freue mich auf weitere Diskussionen und hoffentlich gemeinsame Praxis, weil darauf kommt es am Ende an. Also ich wollte quasi eigentlich genau das Gegenteil sagen, nämlich zu sagen, ich glaube, es gilt gerade in der aktuellen Zeit und auch aufgrund des Zustands der Linken, das zu tun, was Slavoj Žižek schon vor langer Zeit gesagt hat, was wir tun sollen, nämlich think, don't act. Also das heißt, gerade sich nicht von dem aktivistischen Impuls leiten zu lassen, der darin besteht, so zu tun, als hätte man eine Wirkmacht, die man sowieso nicht besitzt, und dann als aktivistische Gruppe oder irgendwie Bewegung auf die Straße zu gehen, für oder gegen dies oder jenes, als ob wir den Rechtsruck oder den Neoliberalismus oder was auch immer das der nächste Slogan ist, quasi stoppen könnten. Sondern ich glaube, es geht darum, das zu tun, was Platypus zum Beispiel tut. Wir sollen erstmal wieder so die Grundzüge unserer Theorie wieder entdecken. Also ich denke, also meine Erfahrung ist, wenn ich mit Leuten rede, es ist in seltensten Fällen der Fall, dass Leute wirklich gewiss noch Marx gelesen haben. Es ist in seltensten Fall der Fakt, dass das, was die Leute über Politik denken, nicht durch irgendwie eine bestimmte Strömung, denen schon vorgefiltert wurde. Also ich erkenne meistens eigentlich sofort so, Maoist, Trotzkist. Ah, okay, Anarchist. Okay, ja, okay, du warst antideutsch und dann bist du dahin gegangen und so. Also ich meine, ich glaube, das ist ein Problem, das die Linke einfach hat. Sie hat keinen Begriff von ihrer eigenen Theorie, sie hat keinen Begriff von Marxismus, sie kann die grundsätzlichen Fragen nicht klären, sie hat keine revolutionäre Strategie, sie betrachtet die Massen eigentlich immer als diese diffuse, die Menschen als diese diffuse Masse. Ich glaube, so lässt sich keine Politik machen, also das ist unmöglich. Wir müssen einmal zurückgehen und mindestens das Niveau der Zweiten Internationalen uns irgendwie wieder aneignen. Sonst ist das sowieso alles nutzlos. Also insofern würde ich dem aktivistischen Impuls komplett widerstehen wollen und sagen, es geht erstmal darum, sich die Grundideen von dem, was Marxismus mal war, erstmal wieder anzueignen. Und wenn das passiert ist, so zumindest mal ein paar Leuten, dann kann man, glaube ich, weiterreden. Aber bis dahin ist das unsere Aufgabe. Ich denke, unsere Aufgabe ist die proletarische Weltrevolution und nicht die intellektuelle Pflege von Egos. Und dementsprechend würde ich mich auch eher Andres anschließen. Ich denke aber, den Unterschied nochmal klar zu machen, dass aufgrund der Ungleichzeitigkeit der Entwicklung, und das heißt vor allem, dass die Sturmzentren dieser Weltrevolution in unterdrückten Nationen sind, und vor allem heißt es, dass die Weltrevolution nicht an einem Tag und auch nicht in einem kurzen Zeitraum stattfindet, Sozialismus in einem Land und neue Demokratie notwendig sind, um dem gerecht zu werden und nicht Chancen, die sich bieten in Nationen, einfach wegzuschmeißen. Und dann besteht die Aufgabe darin, dass diese Länder den Widerspruch von was sind die Interessen des jeweiligen Landes und was sind die Notwendigkeiten der Weltrevolution derart handhaben, dass der Sozialismus in einem Land oder die neue Demokratie Stützpunktgebiete der Weltrevolution sind und tatsächlich dem Zweck dienen, die proletarische Weltrevolution zu verwirklichen. So, das reicht. Ich glaube, dass wir eines gelernt haben aus der Geschichte der neuen sozialen Bewegung, nämlich, dass es in der Welt keinen Fortschritt materiell fundiert gibt, ohne geschweige denn gegen die organisierte Arbeiterbewegung, ne? Also gegen das Proletariat. Dass man nämlich dann, also die Situation in den späten 90ern, frühen 2000er Jahren war ja, dass letztlich die Mittelklassen an die Macht kamen, aus den neuen sozialen Bewegungen, Umweltbewegung, Frauenbewegung, Friedensbewegung, die noch stärker gewerkschaftlich organisiert war, Schwulen-Lesbenbewegung und so weiter, zu einem Zeitpunkt, wo die Gewerkschaftsbewegung ihre tiefste Krise hatte und also sich von der Zerschlagung eigentlich durch die neoliberale Konterrevolution noch nicht erholt hat, und sie hat es bis heute nicht. Und im Ergebnis gab es dann eben statt kostenlosen Kitas und kostenlosen Altenpflegeeinrichtungen, so wie das letzten Endes materialistischer Feminismus fordern würde, gab es Quotenregelungen in öffentlichen Dokumenten und also Quotenregelungen in DAX-Konzernen und Sprachregelungen in öffentlichen Dokumenten. Das gleiche gilt für die Ökologiebewegung, also statt Ökosozialismus gab es Dosenpfand und Emissionshandel. Das heißt, die Arbeiterbewegung ist die einzige, die, weil sie kapitalseitig wirksam werden kann, tatsächlich die Macht hat, die Verhältnisse auszuhebeln und letzten Endes das Potenzial mit einer revolutionären Partei den Sozialismus zu verwirklichen. Allerdings ist die Arbeiterbewegung eben immer noch in dieser historischen Schwächeposition. Die Aufgabe besteht darin, die Arbeiterbewegung zu reorganisieren, zu remobilisieren. Und daraus folgt natürlich, dass es in der Geschichte keine Abkürzung gibt. Leo Panisch hat immer mal gesagt, also wir werden wahrscheinlich den Sozialismus in der Welt verwirklichen müssen, die aussieht wie Blade Runner. Also erstmal wird es sehr viel schlechter werden, bevor es besser werden kann. Und da braucht man den langen Atem. Es gibt hier das schöne Lied von Franz Josef Degenhardt über die revolutionäre Geduld und Zähigkeit. Ich glaube, das ist das, was gefragt ist. Weil man tatsächlich ja eher aus der Theorie heute zum Marxismus kommt und nicht aus den lebendigen, offensiven Klassenkämpfen. Das kann sich ändern, aber es ist noch so. Von daher würde ich auch dafür plädieren, wir brauchen beides. Wir brauchen die Theorie, weil tatsächlich die reine Praxis reflektieren muss, dass sie eine aus der Konterrevolution ist oder aus der Defensive, aus der Schwächeposition, und daran mit einhergeht tatsächlich, das stimme ich mit Dennis überein, der Niedergang auch unserer Theoriebildung. Ich glaube, dass wenn man Texte aus den 70er Jahren liest, sind die natürlich, haben die nicht den Vorteil der Nachgeborenen, aber sie haben allen Vorteil, dass sie uns in vielerlei Hinsicht sehr überlegen sind. Also viele Fragen, die wir diskutieren, schon besser diskutiert haben. Das gleiche gilt für die Diskussion in den 1890er Jahren. All das, was wir heute an Streitfragen haben, steckt bei Zetkin drin. Und all das, worüber wir streiten, steckt in der Auseinandersetzung mit Bernstein drin. Das heißt also, Theorie wieder aneignen, um dann einen Sprung zu machen, also über die Praxis in der Defensive, in der wir stecken, hinaus. Und Slavoj Žižek würde, also ich würde ihm zustimmen, er sollte nur mal anfangen zu denken.